Ja, hallo meine lieben Freunde. Bevor wir starten mit der neuen Aufnahme, mache ich jetzt erstmal hier das Metronom aus in dem Aufnahmeprogramm. Ja, Grüße, Robert hier. Bevor wir in die eigentliche reguläre Folge von Die Dorfschönheiten starten, unserer ersten musikalischen Spezialfolge. Ja, Freunde, es hat uns derbe erwischt. Es ist Winterzeit. Man ist krank. Man ist stimmlich nicht auf der Höhe. Und ja, Freunde, es tut uns leid. Unsere Aufnahmen sind leider nicht die besten. Die Songs und so weiter und so fort. Ich habe ganz schön rumgekräpelt. Mein Kollege Peter auch. Ja, seht es uns nach. Ich habe dafür irgendwie so einen Scheißdreck reingelabert zwischendurch. Aber ihr kriegt einen Gedanken, wie die Lieder so sind. Bis denne Antenne. Die Dorfschönheit. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, zu den Dorfschönheiten. Bei mir an meiner Seite der wunderbare Peter Stolze. Hallo. Ja, und natürlich. So richtig hässlich, gell? Hallo. Hallo, Freunde. Und natürlich an meiner Seite heute in anderer Umgebung. Du bist raus aus deinem Umfeld Ja. in ein anderes, verlottertes Umfeld gekommen, wo Leute verschlafen. Ja, Robert ist natürlich auch mit dabei an meiner Seite. Ja. Der einzigartige, unverwechselbare Robert. Ja, Freunde, Moin. Peter hat schon gesagt, wir sind heute bei Peter, bei Peter in seinen heiligen Hallen. Und hier werden wir heute ein bisschen uns mit dem Thema, grundsätzlich erstmal mit dem Thema Musik auseinandersetzen. Und zwar an Songs. Aber dazu kommen wir später. Denn, Peter, was gibt es Neues? Ich muss gestehen, bei mir ist diese Woche nicht so viel passiert. Was mir im Kopf geblieben ist, also ich bin heute ein bisschen neben der Spur, kann ich schon mal sagen. Es war eine kurze Nacht. Ja, und dann stand Robert plötzlich vor der Tür. Ich habe den Deadpool 2 Trailer gesehen. Jetzt Okay, wurde auch gerade angezeigt, hast du den schon nee, gesehen? hab ich noch nicht gesehen. Ach, der ist so lustig. Siehst du schon, wie der aussieht hier? Schöner. Ist nicht dein Ernst. Okay, das Internet spackt. Schwing deinen Pinsel mit Deadpool. Die Namen der Farben sind auch gut, ey. Silent Green. Der macht das halt wirklich so. Das ist das Problem. Also wir sehen gerade Deadpool in einer Aufmachung von Bob Ross, The Joy of Painting, was war wirklich eine sehr beruhigende, geile Sendung Wo war. viele auch zu eingeschlafen sind, ne? Ja. Der Schnitt war jetzt auch gut, ey. Ja. Also ich empfehle euch, den euch mal reinzuziehen. Das ist Also. ganz großes Kino. Hast leider auch nur Mist dabei gehabt. Oh, hier. Was denn jetzt? Hier. Okay, Noteinsatz. Ah ja, und jetzt kommen richtige Filmsequenzen. Aber auch noch schön kurz zusammengeschnitten. Ja. Ha ha ha ha ha. Also ich empfehle euch, den mal anzugucken. Den guckst du mir auf Zeit nochmal richtig an. Also richtig geil. Richtig gut. Schön kurz gehalten, gell? Ich glaube, hier hängt schon wieder... Ist das jetzt da? Ich glaube, da hängt schon wieder der nächste. Ja, ja. Jetzt kommt der nächste. Okay. Jetzt kommt der Teaser mit der Superman-Anspielung. Ach so, okay. Das ja, das muss ich mir noch angucken. Jedenfalls dieser Bob Ross Trailer ist der Knüller. Sehr gut. Ich habe auch viel gelacht. Ich finde, es geht auch wieder in eine gute Richtung, also mit Deadpool. Ja, der erste Film hat mir auch gefallen. Hashtag feuchter Furz. Hashtag feuchter Furz. Ich habe mich informiert über meine Krankheit. Ich weiß sogar, was Tumor auf Spanisch heißt. El Tumor. Das ist so geil. Deadpool ist wirklich ein super Film. In Deadpool gab es ja auch, vom ersten Film gab es so ein geiles Plakat. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das finde auf den ersten Blick. Da gab es so ein Plakat, das sah aus, als wäre es ein Liebesfilm. Das war der absolute Hammer. Können Sie denken, der kam doch sogar zum Valentinstag raus, oder? Ich glaube, ja. Ja, ja, jedenfalls, egal. Vielleicht finde ich es noch. Aber ich denke, da können wir uns wieder auf keinen Scheiß gefasst machen, ey. Ja, richtig schöne blöde Laien, das Durchbrechen der dritten Wand nicht nur einmal. Und ist es nicht die vierte Wand? Vierte Wand, ja. Schöne Meta-Gags. Yeah. Meta-Gags. Meta. Ich fand's geil. Sehr schön. Also ich freue mich da auch drauf. Peter, ich habe ungefähr dasselbe. Hm? Wir haben uns ja jetzt in einer Woche passiert halt manchmal nicht so viel. Hm. Und ja, also bei mir gibt es wirklich gar nichts zu sagen eigentlich. Das Problem ist, mir fällt sowas immer später ein, wenn ich einmal im Flow bin. Jetzt habe ich gerade das Plakat. Okay, Deadpool, cool. True Love Never Dies. Valentine's Day. Dann hat man wirklich die beiden nebeneinander, gell, ihn mit seiner verflossenen Ryan Reynolds. Ist auch der perfekte Typ eigentlich für Deadpool. Der ist halt Deadpool. Hat er nicht schon damals bei dem X-Men Origins Wolverine schon Deadpool gespielt? Ja. Aber da muss man sagen, da konnte er noch nicht so frei acten, sag ich mal. Also da war er natürlich noch... Hier bei dem Film hat er ja auch wirklich viel zum Erfolg beigetragen, sag ich mal, wie von der Art einfach, wie, okay, wie Deadpool acted und sowas, hat er ja auch wirklich sich mit Produzenten und so angelegt und hat gesagt, ja, nee, Deadpool, ich liebe Deadpool, ich kenne Deadpool, so und so muss der sein. Und dann gab es auch richtig, habe ich im Vorfeld nur gehört, richtig Diskussionen. Okay, ja, aber der Erfolg gibt ihm aber recht. Feel the love. Ja. Sowas müsste es aber mehr geben, so. Dann Schauspieler, die dann auch die Eier haben. Also am besten einen Schauspieler nehmen, der es wirklich auch feiert und der es halt auch wirklich, der Bock drauf hat und das geil findet. Genau, das ist einfach das Ding. Also Ryan Reynolds ist da selbst so ein halber Nerd, was das angeht. Hm. Vielleicht auch ein ganzer. Dafür kenne ich ihn zu schlecht. Aber ich finde es richtig geil. Ich freue mich auf den Film jetzt schon. Okay, ja. Robert, jetzt soll ich dich nochmal unterbrechen. Also mich beschäftigt zurzeit. Entschuldigung, wir essen wieder ganz professionell. Mich beschäftigt zurzeit sehr das Thema Nintendo Switch. Ich bin halt wirklich echt krass am Überlegen, jetzt mir so eine zu kaufen. Wahrscheinlich ist es auch schon passiert, wenn ihr das hört. Und ja, ich finde, es ist halt so viel, was ich dafür eigentlich haben möchte. Ne? Das ist das Schwierige. Also ich habe schon mal Games geguckt, was ich gerne möchte. Super Mario Dingsbums ist natürlich klar. Dingsbums. ja, na, Odyssey. Super Mario Odyssey ist natürlich klar. Dann Zelda. Dann wahrscheinlich noch Skyrim. Weil Skyrim noch portable ist natürlich geil. Ja. Das wäre dann meine dritte Version Skyrim. Und das war schön grenzdebil jetzt. Und ja, Stardew Valley ist ein tolles Spiel. Und ich muss sagen, die haben wirklich ein gutes Line-Up mittlerweile. Also wirklich gute Spiele dafür. Ich bin ja riesiger Assassin's Creed Fan. Ich habe immer noch nicht Assassin's Creed gekauft. Ach nee. Immer noch nicht. Das ist ganz untypisch für mich. Hätte ich nicht gedacht, dass du das so lange durchhältst. Weil ich immer Vorbesteller war. Peter ist gerade ein Stück Würfelhusten hochgekommen. Mhm. Peter ist noch im Post-Party-Modus. Die Nuss war auch zu trocken. Oh. Küsschen auf Nüsschen. Ich hab's mit Nüssen im Podcast. Stimmt, das eine Mal. Jetzt hast du mir ausgerechnet eine Nuss gegeben und dann schmeckt die wie hingeschissen. Es war aber so. Ah, nee. Mm. Das sind so die Spiele, ja, die du dir so. Ja, so erstmal. Und Pokémon natürlich, wenn das nächste rauskommt. Ja, Pokémon. Ja. Ich hoffe ja, ganz ehrlich, dass sie ein Pokémon-Spiel machen, was die ersten drei Regionen umfasst. Das wäre natürlich. Kanto, cool, ja. Johto und Hoenn-Region, glaube ich. Hoenn-Region. Ich gucke gerade, was so 2018 noch kommt für die Switch. Kirby ist natürlich, mag ich auch immer sehr. Yoshi natürlich, Kirby, ja. Das sind so die Klassiker, die noch kommen. Also diese üblichen Verdächtigen für Nintendo-Konsolen, ne, muss man mal sagen. Ja. Gucken wir mal bei GamePro, was sie genau. Ich würde auch durchaus jetzt ein anderes Spiel, was einfach, würde ich mir da auch kaufen, würde ich dann sogar als Alternative zur Xbox One sogar in Betracht ziehen, ganz ehrlich, weil ich dieses Portable-Feature ist einfach genial. Das ist einfach klasse. Das ist echt nicht schlecht, ja. Ich guck gerade nochmal, ein Sonic kommt auf jeden Fall, da kommen mehrere Sonics. Ah ne, das ist schon draußen. Sonic Mania. Hier, das ist 2017, hier 2018. Nee, to be announced. Steht noch nicht fest. Ach so. Ah, hier steht auch Pokémon mit dabei. Pokémon. Oh, das kann man kaum erkennen. So ein kleines Bild. Ich frag mich ja, ob noch ein Super Smash Bros. Kommt. Wahrscheinlich. Wenn sie sogar Super Mario Kart 8 Deluxe rausbringen, was wirklich nicht wirklich eigentlich eine sinnvolle Erweiterung ist. Ich hab's schon für die Wii U mit allen Erweiterungen, da brauche ich nicht drei Charaktere mehr und und zwei Items tragen gleichzeitig. So. Das ist Quatsch. Deswegen. Das soll ja ein ziemlich cooles Spiel gewesen sein. Was? Smash Bros.? Super Mario Kart 8. Ja, ist auch. Macht Spaß. Ja. Ja, das beschäftigt mich gerade. Und wir gehen ja langsam aufs Jahresende zu, auf Weihnachten zu. Ich habe jetzt Weihnachtsgeschenke besorgt. Ach ja. Ich bin fertig. Ach was. Ja, ich bin fertig. Echt? Muss dazu sagen, heute ist der 19. November. Die Folge wird nächste Woche ausgestrahlt. Also Samstag. Und ja. Ich muss mal kurz ans Telefon. Ja, der Peter muss mal kurz ans Telefon. Aber in der Zeit erzähle ich nochmal was Schönes. Und zwar verrate ich jetzt nicht, was meine Verwandten kriegen. Aber ja. Weil ich ja. Die kennen ja den halt, Podcast hören. Was mich so zur Zeit fertig macht, ist. Ich verdiene ja wirklich genug Geld. Aber irgendwie verdienen wir immer zu wenig. Das ist doch scheiße. Für das, was man hätte, hat man immer zu wenig. Ja. Das ist immer so. Man müsste ja langsam mal einen Staat abschaffen. Oder man sagt wie bei Armageddon, ja, ich mache für euch die Mission, aber dafür möchte ich mein Leben lang steuerfrei leben. So müsst ihr es machen, ja. Haben wir nicht gerade irgend so einen Komet, der auf die Erde zurast? Komet? Komet, lauf weg. Der war nicht schlecht. Peter, wir kommen bald zu dir auf Arbeit. Der war nicht schlecht. Wir kommen bald zu dir auf Arbeit. Ach ja. Na. Eventuell nächstes Jahr. Bald. Naja, es ist November, hallo. Nächstes Jahr. Mhm. Mit meiner Gruppe komme ich da zu dir. Ach, ich bin gespannt, ey. Geil. Ja, doch, ja, wir haben ja. Super geil. Ich glaube, ich weiß. Ich habe sofort Ja gesagt. Habt ihr Interesse? Ja. Ja. Ja. Da kannst du mir die Retro-Konsolen raussuchen. Ich glaube, die haben die nicht mehr. Ich habe mal gefragt. Haben die bestimmt weggeschmissen. Ich glaub, haben die alle oder verschenkt oder weiß ich nicht, viel, was sie damit gemacht haben. Gerade diese Retro-Konsolen sind ja unkaputtbar. Das war noch gute, alte, schöne Technik, die begeistert hat und gehalten hat vor allem. Ja. Die hält, was sie verspricht, in diesem Sinne. Euer He-Man. Das hat noch gefehlt. Kinder. Ach, komm. Niemals mit einer Schere rennen, euer He-Man. So ist es. So ist es. Peter, ich merke, wir rudern rundherum. Also, komme ich heute aufs eigentliche Thema. Peter und ich haben uns jeweils 3 Songs ausgesucht. Heute. Heute wird es musikalisch. Die uns gefallen, die uns begleitet haben. Und die stellen wir euch heute vor. Mit richtiger Musik. Wir werden sie heute für euch interpretieren. Das wird natürlich heute nicht so die beste Version, kann ich jetzt schon sagen, bei mir. Aber wir geben alles. Wir geben alles. Peter trinkt extra viel, damit seine Stimme langsam mal ankommt. Ja, damit der Hals wieder ein bisschen. Aber das Problem ist halt in einer zugerauchten Kneipe als Nichtraucher, ja, dann ist das natürlich ganz schön heftig immer am nächsten Tag. Dann nimmst du was mit, Das stimmt. Da wachst du erstmal auf und hustest so einen richtigen Schleimball vor. Da hustest du erstmal wie so ein alter Mann. Aber ja, es ist nun mal so. Okay. Ich lehm. Aber es war trotzdem ein cooler Abend, muss man sagen. Ich konnte leider nicht. Ich möchte ja gerne mal von unserem ehemaligen Bassisten die Band sehen, aber so richtig hat es noch nicht gepasst. Ja, die haben ja gestern auch gespielt. Na. Und unter anderem spontan auch unser Peter. Ja, ich habe mich überreden lassen und noch spontan ein paar Sachen hingeschmettert. Ein bisschen rumgebrüllt. Wie ein Löwe. Wow. Ja, es war eine fette Party. Die Leute waren gut drauf, aber das ist immer so. Ne? Wir haben eine Party. Wenn da was los ist. Es wurde zwischendurch emotional, damit habe ich gar nicht gerechnet. Okay. Da hat quasi der Chef der Kneipe, in der wir waren, quasi noch eine Ansprache gehalten. Ja. Und hat so ein bisschen durchblicken lassen, was sie so dieses Jahr durchmachen mussten. Okay. Und dass sie gut dabei rausgekommen sind oder gut weggekommen sind damit und dass jetzt alles wieder sicher ist und also dass sie ihren Ort nicht verlieren sozusagen. Okay, das war aber übelst auf der Kippe oder was? Na, stand wohl dieses Jahr auf der Kippe, ne? Krass. Ja, und natürlich. War natürlich emotional, also hast du auch Tränen gesehen, ja. Ja. Na, die Location, sagen wir mal so, die gehört einfach dazu. Ja. Die gehört zu unserem Heimatort dazu. Die ist spielunkig. Aber irgendwie hat so einen Charme, so einen unglaublichen Charme, die einfach, nee, das muss es weitergeben. Es gibt doch nichts Vergleichbares hier. Wir leben hier in der Pampa, mehr oder weniger. Ja, die gibt es jetzt 13 Jahre, also gestern war auch 13 Jahre Jubiläum quasi. Und das ist wirklich, also auch der Chef ist quasi so ein richtiges Original, der auch selber Musik macht und da muss man sagen, der hat auch viele, viele Musiker unterstützt, so in seiner ganzen Zeit. Viele sind dort aufgetreten, wie gestern auch. Ja. Gestern waren ja 4 Bands da. Ich habe noch spontan was gemacht. Also ich habe da auch viel Zeit verbracht, sag ich mal, auch schon viel gespielt dort. Und ich habe nur zweimal das gespielt. Das mit dir. Ja, das gehört für mich so dazu. Aber trotzdem, der Chef ist auch so ein, einfach so eine klasse Type irgendwie. So, denn Der ist auch ganz unkompliziert, so meine ich das. Genau, ja. Der ist so unkompliziert. So, wenn du euch was hast, dann sprichst du den an und dann ist das gut. No. Das ist einer von uns. Nee. Also super Typ. Ah, das Wasser fließt heute. Bin nur am Drinken. Na gut. Peter, was ist dein erster Song? Jetzt überlege ich. Wir haben zwei kategorielose Songs eher, die ich für mich ein bisschen unterteilt habe. Und ein Guilty Pleasure Song. Die Planungsphase war ja live in einem Podcast zu hören. Ja. Und zwar im Podcast Numero. Ja, Nummer 7, gell? Oder? Ja, Nummer 7. Ja. Nukularer Gülletalk. Der war auch gut, Genau, da haben wir das so ein bisschen geplant und ich heb mir mal mein. Man muss dazu sagen, ich heb mir mein Guilty Pleasure auch für den Schluss. Genau. Wir wissen nicht, welche Songs wir gegenseitig, also welche Songs der Gegenüber sich ausgewählt hat. Genau, ist jetzt für alle quasi eine Überraschung. Überraschung. Ich weiß selbst nicht, was ich ausgewählt habe. Ach, der war das. Das war vorhin noch gut. Ich saß vorhin so da und wollte noch so ein paar Seiten aufmachen und dann wusste ich selbst nicht mehr, was ich nehmen wollte. Vorhin um 6 Uhr nach Hause gekommen bist. Vorhin, ja. Ich habe auch, ja, mir viele Gedanken gemacht, wie ihr merkt. Nee, ich wusste eigentlich. Das Schlimme ist, Guilty Pleasures zu finden, ist mir leichter gefallen als die anderen Songs. Das stimmt. Ist ganz schlimm eigentlich. Ja. Da merkst du immer wieder, Scheiße bleibt im Kopf. So, das ist ein Konzept von RTL übrigens. Ja gut, das heißt ja nicht gleich, dass es Scheiße ist. Das ist Guilty Pleasure. So, ich weiß nicht, ob das Scheiße ist, was ich heute ausgewählt habe. Hm. Mal sehen. Guck, gut. Ich wüsste es auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Stayed Alive. Der erste Song, den ich gewählt habe, heißt 45 von The Gaslight Anthem. Das ist eine, jetzt muss ich gerade gucken, ich glaube, sind die eine britische Band? Ich weiß es nicht. Ich habe gut recherchiert. Jedenfalls, diesen Song, das ist ein Rocksong quasi, es ist auch eine Rockband, den habe ich gewählt, weil ich den so von seiner Machart einfach, also ist für mich einfach ein geiler Song, so ein rundum gelungener Song in meinen Augen, weil der in meinen Augen keine Längen hat, so, der wird schön durchgezogen. Ich bin ja so ein Mensch, das weißt du ja noch, durch die Bandzeit, aber dazu später mehr im Band-Podcast, um das auch noch unterzubringen. weißt du ja, ich bin so ein Mensch, ich würde am liebsten den ganzen Abend nur auf die Fresse geben, so, also ja. Was die Lieder angeht. Ja. Jetzt nicht ins Publikum reinspringen und auf die Fresse geben, sondern wirklich Lieder spielen, die durchziehen, so, wo du von vorne bis hinten ja, nur so Action hast. So. Energetischer Kram halt, wo genau. Du nicht Banane geben kannst. Das ist so mein Ding, muss ich echt sagen. Und es ist eine amerikanische Rockband, habe ich gerade festgestellt. Bei dem Song ist das eben genauso. Deswegen finde ich den so geil. Der reißt so, also mich reißt da richtig mit. Der hat so einen schönen Anfang schon. Dieses Intro ist so mit halb. Ich liebe es ja, wenn in Intros oder Riffs mal auch offene Töne drin sind. Offene Töne heißt, also auf der Gitarre, heißt, ich greife nichts auf der Seite. Ist jetzt meine Definition von offenen Tönen. Ja. Das heißt, der spielt hat zwei Töne, die er greift und der dritte ist offen, so nach dem Motto so dum dum da, dum dum. Du merkst einfach, wenn das ein, also als Musiker hörst du das zumindest, wenn das ein offener Ton ist. Ich liebe das, wenn sowas mal mit drin ist in dem Riff. Auch ganz berühmt im Song Nur zu Besuch von Toten Hosen. Genau, ja. Da ist auch ganz prominent drin. Ich habe immer so das Gefühl, da schwingt doch der Ton freier, aber Weil du einfach merkst, da wird nicht irgendwo, du greifst nicht irgendwo diese Seite ab, die wird nicht irgendwie verkürzt sozusagen, die Schwingung so, die wird nicht straffer, sondern du merkst wirklich, die schwingt so frei, wie sie es kann eigentlich auf dieser ganzen Länge. Deswegen liebe ich ja sowas schon. Und der Song fängt natürlich auch gleich an. Müsst ihr euch mal anhören, wir haben übrigens auch Sturm, stellen wir gerade fest hier. Untenrum. Hosensturm. In der Unterbuchse. Bone Storm. Mit dieser Song, da lässt sich da wirklich wenig Zeit, den Song aufzubauen, sag ich mal. Also geht eben richtig los. Mhm. So, und das liebe ich ja schon, wenn ein Song so lospowert quasi, wenn er richtig Energie hat. Und Der Sänger hat natürlich auch so eine richtig schöne, kernige Stimme. Das ist auch sowas, was ich liebe. So, da brüllt schön rum. Also hat so ein schönes Kratzen in der Stimme einfach. Klingt kernig. Und im Refrain natürlich lässt er dann immer so einen halben Schrei raus, so sag ich mal. Mhm. Gell? So, schreit jetzt nicht nur durch, aber gibt so einen schönen, langen Schrei. Wow! Wow, genau. Den Song hatte ich auch überlegt zu nehmen, aber... Aber das darfst du ja nicht, weil wir haben uns ja eine Regel gesetzt. Genau. Unsere Regel war nämlich... Ja, auch Männer haben Regel. Keine Songs unserer alten Band. Genau. Weil, die wollen wir ja natürlich noch im Bandcast ausführlich mit einbringen und... Und diskutieren. Drüber reden und... Übrigens, was wir eigentlich bräuchten dafür, ist eine alte Setlist. Ich weiß nicht, ich habe keine mehr. Ich habe auch keine mehr. Wir sind auch die Woche... Aber Smithers hat die 100%ig. Das kann sein, ne? Smithers hebt sowas immer auf. Wir sind auch die Woche, als ich so überlegt habe, welche Lieder ich nehme, auch Guilty Pleasure Songs, sind mir so viele Lieder von uns eingefallen. Ich dachte, der könnte eigentlich einer sein. For an aeroplane. Da habe ich gedacht, nee, kannst du alles nicht nehmen. Deswegen habe ich das auch nochmal in der Sprachnachricht gesagt. Ich habe gesagt, lass uns lieber mal keine Peter Pride and Band Songs nehmen. Ich kenne das Lied leider gar nicht. Also, weiß nicht, kann gerade überhaupt nichts mit dem Namen und mit beiden Namen, Songnamen und Bandnamen anfangen gerade. War das irgendwie ein Charts? Nee, ne? Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Von wann ist denn der Song überhaupt erstmal? Der Song ist von, lass mich gucken, von 2012, also ist auch noch gar nicht so alt. Ach so. Vom 8. Mai 2012 wurde der veröffentlicht, ne? Was sage ich immer, Peter? Du kennst mich. Was sage ich? Was ich immer sage. Was ich auch immer während unserer Band immer gesagt habe. Alle Musik nach den 2000ern ist nichts für mich. Ach so. Ja, Robert ist so ein Fan von Oldies. What? Oh, but gold. I'm ever noch ein Fan von guter Musik. Ah, schön, ihr nochmal reinlegen. Ja, bin ich ja prinzipiell auch. Ich kann ja mit der neumodischen Musik. Wir sind schon wie so. Weiß. Ich fühle mich manchmal wie so ein alter Sack. Die Jugend heutzutage, die hört so ein schickimicki Scheißkram. So werde ich mal sein als alter Sack, das wisst ihr jetzt schon. Ich werde richtig Müll erzählen. Nukularer Gülletalk im Altersheim. Genau. Ach, das wäre was. Warte, wir müssen eine Pause machen, wir müssen die Tabletten nehmen. Schwester Gertrud bringt uns die Tabletten gerade. Sagen Sie mal was, wir nehmen gerade einen Podcast auf. Solange es Netflix im Altenheim gibt, ist alles okay. Also sobald es, Hauptsache die haben eine gute Leitung. Der Rest ist mir egal. Ich muss sagen, ich kannte die Band jetzt vorher auch nicht, bevor ich diesen Song kannte. Also durch den Song habe ich die überhaupt kennengelernt. Und ich muss auch sagen, ich habe da jetzt nicht die riesengroße autobiografische Verbindung damit, sage ich mal. Also dass das jetzt eine Bedeutung hat in meinem Leben so groß, also dass ich mich identifiziert habe mit dem Song. Ich finde den Song einfach geil, weil der schön durchpowert eben und der Sänger so schön kernig dazu singt. Und ich finde, wie gesagt, der hat keine Längen, der Song. So, der macht schön Party-Power. Klar, es gibt einen ruhigeren Teil, aber der ist auch wieder so schön so gehalten, dass es nicht langweilig wird, finde ich so. Also es ist eigentlich schon wie ein Popsong in meinen Augen, ein Pop-Rock-Song. Ich weiß nicht, ob der an Charts war, wie gesagt, das recherchiere ich gleich nochmal nach. Ja doch, war in den Charts, aber US-Charts natürlich. Ja. Ach so. Steht hier auch zumindest bei Wikipedia. Man muss dazu sagen, meine Frage war, der in Charts ist natürlich, nicht, dass ich Chartmucke höre, ja, aber das ist halt so, Radiokram kennt man halt eher. Genau, ja. So. Da ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass man es mal gehört hat. So. Mhm. Und das sagt mir halt so gar nichts. So. Mhm. Aber irgendwie The Gaslight Anthem heißt die Band, ne? Ja. Der Name, der ist mir nicht unbekannt. Also den habe ich schon mal zumindest mal irgendwie, irgendwas schwingt da im Hinterkopf. Und wenn ich es höre, vielleicht kenne ich es dann sogar. Genau. Vielleicht kenne ich es da sogar. Vielleicht kennst du sogar. Ich hab's kennengelernt, das kann ich aber noch dazu sagen. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube über Rocket Beans. Okay. Und zwar hatten die mal einen Beitrag. Dungeons and Dragons. Oder war das Game 2 oder Game 1? weiß ich jetzt gerade nicht mehr nehmen. Wenn, dann muss es Game 2 gewesen sein, der ist ja noch nicht so alt, der Song. Jedenfalls, die hatten mal irgendeinen Beitrag, da haben die, glaube ich, über Rocksmith oder Rockband. Da irrst du dich jetzt. Was? Also, da war es eher Game 1, weil Game 1 hat... Es gab es doch zwischendurch mal eine Weile lang nicht mehr, Game 1. Aber Game 1 hat ja vor 2 Jahren oder 3 Jahren aufgehört. Da war es 2016. Man kam das wie eine Ewigkeit vor. Nee, nicht 2016, 2014 war es da. Seht ihr, ein Leben ohne Game 1 ist möglich, aber nicht sinnvoll. Ja, stimmt, seit 2006 haben die angefangen. Na? Na? Na? Na? Da ist auch in der letzten Folge 2014, das ist gar nicht so lange her. Eines meiner großen Lieblingslieder drin in der letzten Folge. Hast du die letzte Folge gesehen? Wo sie am Ende Watchmen nachgemacht haben. Mhm. Super geil. Ich liebe dieses Lied. The times, they are changing. Ja, also man kann über den Vollklappen Bob Dylan sagen, was man will. Ein paar geile Songs hat er gemacht. So, dieses Singen, das ertrage ich nicht immer. Mhm. Aber es hat so eine Melancholie. Ja? Mhm. So, und das passt einfach. Das passt doch zu Watchmen. Also das war ja sowieso mein allerliebster Comicfilm ist, den es überhaupt gibt. Das wäre auch so ein Song, den würde ich auch mal gerne covern, muss ich sagen. Aber den kann man eben, da muss man in der richtigen Stimmung sein. Gell? Das sind so Lieder, wo du dir dann denkst, ja, ich probiere es mal, aber dann klingt es einfach nicht authentisch. Ja. Du musst das schwarze Chakra bündeln. Jedenfalls, genau, diesen Song habe ich kennengelernt, eigentlich durch irgendeinen Beitrag von Game 1-Game 2 Rocket Beans. Da haben die, glaube ich, über Rocksmith oder irgendwas anderes. Rockstar. Und Guitar Hero. Ich meine auch, da waren die, glaube ich, auf einer Messe oder so, auf einer Vorstellung von dem Spiel. Ja. Und hat einer von den Redakteuren hat sich hingestellt und quasi gespielt so und konnte es eigentlich gar nicht so richtig, gell, wie es halt immer so schön verplant ist und verpeilt. Gell. Und dann hatten sie den Sänger von Donuts dabei. Ja. Und der hat eben dieses Lied ausgewählt, der wollte das singen quasi. Und da habe ich zum ersten Mal dieses Lied gehört und habe gedacht, das ist ein geiler Song. Geht schön ab und so. Und dann habe ich erstmal danach recherchiert, wie der heißt quasi, was das für ein Lied ist so. Und ich muss sagen, es hat mir sofort gefallen. Das war für mich so die Geburtsstunde dieses Liedes. Für mich. Wie ist das restliche Werk der Gruppe? Oder ist das so ein Inselsong für dich? Also so ein, den Song magst du und mit dem Rest kannst du nicht so anfangen? Ja, wie ist das für dich? Ich muss sagen, mit dem Rest, ich habe da so ein paar Songs mal reingehört, die sind dann alle nicht so meins, weil die teilweise dann auch wieder poppiger werden, finde ich. So. Lieder, die ich zumindest gehört habe. Ja. Den Song, wie gesagt, den feiere ich irgendwie, weil da ist, wie er ist, so. Ich liebe es, wenn mal so ein schöner Schrei drin ist vom Sänger, so, wenn da mal richtig einen rausrotzt, sagt man so schön. Fuck! Und wie gesagt, wenn so diese ganze Musik einfach schön, einen schönen Fluss hat, schön abgeht, einen mitreißen kann, begeistern kann, dann ist das so meins. Ich bin da leicht zu begeistern, sag ich mal, wenn die Lieder abgehen und keine großen Längen haben, so. Und wenn das Gitarre-Riffing, sag ich mal, geil ist irgendwie. Also wenn mir die Melodien gefallen irgendwie. Ja. Und das so catchy Melodien sind irgendwie, die ich geil finde. Mhm. So. Und in dem Song ist ja auch das Interessante, die haben wirklich so einen alten Sound auch verwendet, sag ich mal. Die sagen auch, das ist der 59-Sound, den sie da verwendet haben. Also so ein richtig schön alter Rock-Sound eigentlich, den sie da quasi... Haben sie schön von Fox Amp Preset benutzt. von so einem digitalen Amp haben sie dann schön Preset benutzt. Ja, genau. Und da muss ich eben sagen, das ist ja auch sowas gut, da bin ich wieder so der Fan von den alten Geschichten, so wenn die Gitarren schön kernig klingen, so ein bisschen übersteuern, das liebe ich. Das liebe ich, wenn es einfach so schön rockt. Ja, man kann das schlecht beschreiben. Wenn jetzt so ein Fass, ja, der jetzt geht's into it, sag ich mal, ist schon was Geiles, ja. Hendrix hat damit viel gearbeitet und so weiter und so fort, aber so ein richtiger, bläh, so richtiger, bläh, der ist schon geil. So richtig schön, so grob, richtig grob. Mhm. Ein Fass ist ja sehr gedrückt, sehr gequetscht. Aber das ist schon. Ich kann eigentlich so beiden, was auch dieses, mhm. Dieses 80er Jahre Hair Metal Ding, so diese. Ist auch geil. Hat auch irgendwas. So je nachdem, es muss halt auch immer zum Song passen, ja. Also, mhm. wenn du jetzt Bon Jovi hörst, Living on a Prayer, ja, das ist klar, dass das eine andere, die Gitarre ein bisschen anders klingen muss als so manche andere Dinge. Ja, klar. So. Shut to the heart. Ein geiles Lied. Das wäre halt fast mein Guilty Pleasure geworden. Tatsächlich, den Song hatte ich auch überlegt. Ich habe aber nicht genommen. Hatte ich wirklich überlegt. You give love a bad name. Der Song ist ja für mich auch nochmal, ich fand ihn ja schon immer geil, aber der ist für mich auch nochmal so richtig aufgelebt durch How I Met Your Mother eigentlich. Da gibt's diese, ja, stimmt, diese Silvesterfolge. Ja. Wo die immer, eigentlich immer nur die ersten Sekunden von dem Lied hören. Und du merkst aber immer richtig, so, wenn die dann sagen, so, jetzt kann die Party beginnen und dann kommt dieser Song, dann hast du immer so das Gefühl, geil, jetzt kommt, dieser Song ist so geil, jetzt musst du mitmachen, gell, so, da reißt einen auch so richtig schön mit. Ja. So ein bisschen wie hier, Be My Cherry Pie. Be My Cherry Pie. Das ist eigentlich auch ein ganz, ganz böses Lied eigentlich. Das mag ich nur gar nicht, aber das ist auch so ikonisch und das wird auch viel in Filmszenen auch verwendet. Ja. Na? So. Das ist auch ein fetter Song. Ich finde, wir könnten noch mal eine Spezialfolge machen mit nur Filmsongs. Können wir auch machen, ja. Generell so diese ganze Rubrik, also auch unsere Filmrubrik, das bietet alles Potenzial mal für Spezialfolgen, muss ich sagen. Und ich habe heute auch schon einen Filmsong mitgebracht sogar. Ach ja? Ich habe einen Filmsong mitgebracht. Ich bin gespannt. Ich bin ja unglaublich auch Filmfan. Soundtrack, Musikfilme. Ich mag ja Musikfilme. So, Punkt. Mhm. Fertig. So, Peter. Hast du noch irgendwas zum Ausführen zu diesem Song? Oder Song? Ja, also wie gesagt, mit der Bitte. Entschuldigung, ich muss jetzt noch mal kurz unterbrechen. Ich bin ja mit dem Auto hergefahren und ich muss mal was sagen. Wie scheiße ist denn bitte Amy McDonald? Entschuldigung. Da wird euch jetzt nicht gerechnet. Aber dieses beschissene Gejaule. Unmöglich. Die scheint echt, das ist... Also nicht hier, This is the Life oder so, irgendwie das heißt. Die hat irgendwie, scheint irgendwie einen neuen Song zu haben. Ich habe es aber an der Stimme erkannt, dass das die ist. Da könnte ich bekloppt werden. Mhm. Deswegen höre ich kein Radio. Das Radio hat mich verloren. Vor Jahren. Weißt du, wann mich das Radio verloren hat? Wann? Endgültig. Freust du dich? Geil. Also spielen mal Clapton. Geil. Sie spielen mal Clapton oder sie spielen mal das und das. Aber ich glaube, es war ein Clapton-Song. Layla, Unplugged-Version. Wie sich das gehört. Geil, sie spielen mal was von Clapton. Und was machen sie? Sie kürzen das Solo raus. Ja. Sie faden das Solo aus. Oder labern irgendeine Verkehrsmeldung ins Solo rein. Da könnte ich ausflippen. Ey, ihr seid das Letzte. Ihr seid einfach das Letzte. Euch kann man nur, ey, ehrlich, anzünden. Wirklich, also Radio, nee. Das ist halt für so einen Scheiß. Nee. Also da werde ich wild hier. Könnte ich mal ein Bandmaß halten. Aber Wahnsinn. Deswegen sind die auch nicht in der EU, ey. Genau, Spinnerbande. Solos dürfen nicht verdichtet sein. Dürfen nicht gekürzt werden. Genau, ist so. Es ist halt, ich finde es halt echt schlimm. Die können nicht mal einen Schnitt machen. egal. Ja, das finde ich auch immer schlimm bei Nothing Else Matters, muss ich sagen. Wenn das im Radio kommt, und dann wirklich, das ist ja auch ein Song, der. Das Solo ist eigentlich auch nicht lang. Nee. So, das ist ein Song, der trägt sich ja auch ein bisschen so über die Laufzeit, sag ich mal. Da muss man sich auch Zeit nehmen zum Hören. Ja. Und dann spielen die fast den ganzen Song und dann ist nur dieses Solo weg. Und der Song ist elendig langweilig. Na? Bis zu dem Punkt. Also es ist ein super Song. Na? Da ist halt unglaublich repetitiv. Und nischig. Das wird mal ein T-Shirt von uns werden. Ja. Nischig. Nischig. Die Dorfschönheiten einfach nischig. Nischig. Scheiße. Okay. Ja, ich weiß aber, was du meinst. Das ist Ärger. Also mich ärgert das ungemein sowas. So ein Scheiß. Ja, gerade an der Stelle kommt ja dann auch der Höhepunkt eigentlich, gell? Da kommt eine große Climax. Yeah. Da kam Music Shot. Der Musical Cam Shot. Ja, und es ist und also wirklich, so, du merkst so, wie sich das ausbaut, so diese Yeah, yeah, yeah. And nothing has matters. Echt? So ja, ganz, so, ganz so schlimm nicht, sagen. Aber auf jeden Fall kommt dann noch so close, no matter how far. Merkst du richtig, wie sich das ausbaut? Haben die das so richtig rausgeschnitten? Das ist so, so ist das also so schlimm habe ich es noch nie gehört, zum Glück. Da könnte ich die Krise kriegen. Und dann kommt nur noch diese letzte Abschlusskurve. Was mich ankotzt. Also meine Schwiegereltern waren gestern da mit ihrem Sohn, also mein Schwager, 33 geworden ist. Und er so, weißt du, was ich richtig geil finde? Kartoffelbrei. Kartoffelbrei. Ja, nee, hat dann ein Lied angemacht und zwar irgendwie ein aktuelles Cover von, weiß ich nicht wem, von irgendeiner namenlosen Hure, die da rein singt. Entschuldigung, ich muss es jetzt einfach so sagen, weil ich schon wieder aggressiv werde, wenn ich dran denke. Und zwar haben die im Ernst Phil Collins in die Air Tonight gecovert. Ach. Und da denk ich mir nur, Junge, warum nicht das Original? Warum nicht? Das ist genau wie Hello Darkness, my old friend. Da könnte ich ausrasten. Da kriege ich so ein Aus. Ich meine, wenn man einen schönen Techno-Remix macht oder so, oder da irgendwie so mit Lines arbeitet, weißt du, so, so ein Kram in als Rap-Hook verwendet oder sowas. Okay. Aber einfach nur das Lied in Scheiße nachgespielt. Nee, danke. Es gibt gute Cover, zweifelsohne, aber die sind halt auch schon wieder 100 Jahre alt. Hm? Aber das ist halt, ich sehe da immer so ein bisschen die Berechnung drin. Jeder mag In the Air Tonight von Phil Collins. Naja, dann machen wir das mal in ein moderneres Gewand, machen so eine namenlose Hure rein, die keiner liked, die keiner kennt, wahrscheinlich dicke Tüten hat, blond ist, gute Figur hat und dann lassen wir die das singen, bisschen ins Mikro gehaucht. I can feel it coming. Fick dich. Ey, weißt du, da hat ein Mann sich hingesetzt, hat dieses Lied im Schweiß seines Angesichts geschrieben, mit einer richtigen Bedeutung, hat richtige Emotionen gefühlt dabei, hat das Lied ist aus ihm herausgeströmt und dann kommt so eine billige Bitch. I can feel it. Willst du Hauptsache Kohle machen damit, mit so einer Scheiße? Mehr ist das doch nicht mehr. Warum hat Joe Cocker With a Little Help from My Friends gecovert von den Beatles? Weil er den Song geil fand. Und dieses als Verneigung vor dem Künstler. Hm. Und nur als solches sollte ein Cover entstehen. Ja. Nicht das um ist meine Meinung. Hm. Ne? Man muss, das ist natürlich, die Joe Cocker Sache ist natürlich, das Lied hat sich ja um einiges verändert durch Joe Cocker. With a Little Help from My Friends. Ich weiß nicht, ob du das Original so kennst. Das Original kenne ich nicht, ne. Es ist, singt im Original Ringo Starr. Und ist eigentlich ein... Er macht nur einen Dreivierteltakt. Das ist nicht. Das ist nicht Dreiviertel. Egal, mit diesem Takt kenne ich mich nicht aus. Ich bin so ein Gefühlsmusiker. Er singt ja... What would you think if I sang out of tune? Und Ringo, what if you think if I sang out of tune? Would you stand up? Ist viel beschwingter, ist fröhlicher. Und er hat sehr, Joe Cocker hat es natürlich ein bisschen melancholischer gemacht. Also das ist ein Beispiel, wie ein Cover zu funktionieren hat. Mhm. Als Verneigung vor dem Original. Vor dem Original und vielleicht auch um eine Bereicherung. Das ist ja auch ganz interessant für einen Musiker, seine Lieder in einer anderen Version zu hören wahrscheinlich. Ja. Was bestimmt, also in Interpretation von anderen Musikern. ich muss aber sagen, mich reißen immer mehr, wie eben jetzt auch in dem Beispiel, was du gerade hattest, mich reißen immer mehr Versionen vom Hocker, die anders sind als das Original. Ja. Wo wirklich eine Idee da war, wo man merkt, das klingt jetzt ganz anders, plötzlich wird aus einem fröhlichen Lied ein trauriges Lied oder sowas, oder ja, je nachdem, wie man singt, gell? Ja. Oder wie die ganze Version ist, wie der Takt eben ist, ja, wie diese ganze instrumentale Umsetzung ist teilweise. Das macht so viel aus. Und da werden manchmal aus Liedern so coole Versionen. Ich liebe ja, das war auch ein Lied, wo ich fast überlegt habe, es mit reinzunehmen. Ich liebe ja das Lied, jetzt fehlt der Name, von Coda Lion, okay. All I Want. All I Want is Is das das? Nee, das ist nicht, nee. Guten Tag. Nee, das ist A Day to Remember. Oh. Das ist auch ein geiler Song. Ja, da habe ich eine ganz schlimme Nacht hinter mir. Aber dazu mehr im Band-Podcast. Jedenfalls Coda Lion, das ist wie so eine Boyband. Ich glaube, das ist eine britische Band. That's well. Bei mir sind halt alle Briten einfach. Ja. Ich gucke lieber nochmal, bevor ich Quatsch erzähle. Jedenfalls, das Lied ist in denen ihre Version furchtbar. Das ist so richtig. Es gibt da eine Version, da müsst ihr mal gucken bei YouTube. Da singt der Sänger so richtig depressiv. Das sieht richtig aus, hätte den gerade jemand das Herz rausgerissen. So. Und im Song heißt ja auch All I Want Is Nothing More To Hear You Knocking On My Door. Okay. So, oder At My Door. So, und so singt er das auch, gell? Dann kriegt's Maulkamm auf. All I want is nothing more. Und guckt so richtig ins Leere so. Du siehst so richtig, der sieht so richtig desillusioniert aus. So. Als hätte der alles verloren, seinen ganzen Lebenswillen. So. Der sieht richtig depressiv aus. Da steht auch ein Kommentar drunter unter dem Video. Da habe ich so gelegen. Der Sänger sieht wirklich depressiv aus. Und wirklich, diese Version, die hasse ich abgrundtief. Aber ich habe das Lied nicht durch die kennengelernt. Das war echt das, was ich mir danach erst angehört habe. Ich mache nochmal gerade das Bild drauf. Also von dem depressiven Sänger? Von dem Video. Oh Gott. Allein dieser Blick. Oh Gott. Guck dir den an. Wie ist denn das denn? Überhaupt keine Körperspannung. Was ist denn da los? Das ist doch hier von South Park, die Emo-Gruppe. Ist das doch. Ja. Was ist denn da los, ey? Ja. Ey, der lebt das, gell? Da leidet. Siehst du nicht, wie er leidet? Ich mach mal kurz einen Ton mit dazu. So, aufpassen wegen YouTube dann. Ja, gut, der leidet. Ja, der leidet. Der leidet, der Mann. Und das ist wirklich die Version, die kotzt mich richtig an. Und ich hab das Lied auch kennengelernt durch The Voice of UK, glaube ich, war das. Und da hat jemand gesungen. Und den habe ich einfach gefeiert, als ich dieses Lied gehört habe. Durch den habe ich das erste Mal gehört, habe gedacht, ey, was ist denn das für ein geiler Song? Und er hat das komplett uminterpretiert, so quasi. Ja. Also er hat das so eher in so einen Aufschrei verwandelt. So, weißt du, da gibt richtig Power, schreit natürlich auch, schreit das richtig raus. Und oh, das lieb ich einfach, diese Version. Und dadurch habe ich das kennengelernt, danach habe ich diese Version gehört, habe gedacht, schöne Scheiße. Fickt euch. Das ist es. Das ist, so bringt ihr den Song rüber. Vergesst es. Der Typ heißt, müsst ihr euch echt mal anhören, Steve McCrory. Einfach mal All I Want eingeben. McCrory, ich glaube, der wird... Wie hießen die? A Day to Remember? Remember. Genau. The 5th of November. Steve McCrory. Boah, das ist auch so ein Zungenbrecher. Bald. Merkst du schon, da ist ein ganz anderer Swing drin? Der hat auch eine ganz andere Stimme. Das kenne ich sogar. Fällt mir gerade auf. Das singt ein bisschen wie bei Kelly Families. Ja, ein bisschen, ja. Aber ich finde, der hat so ein schönes Volumen einfach in der Stimme und da gibt richtig Druck. So. Und nicht dieses All I want is nothing more. Das ist... sowas liebe ich ja, wenn er... Ja, wenn es so... so richtig schön von unten hochgedrückt. Ja, das stimmt. Sowas magst du, ja. Der hat auch eine fette Stimme, muss man sagen. Ja. Das ist so ein Beispiel für mich, für einfach ein Lied, was wahrscheinlich für viele Mädchen ein total geiles Lied ist, ja. Was auch für mich eher so ein depressiver Scheiß ist, sag ich mal, oder einfach nur luschig vorgetragen wurde, sag ich mal halb. Wo ich bei dem Lied dann sagen muss, bei dieser Version von Steve McCrory, dass es einfach dermaßen gehoben ist, das Lied um 1000% verbessert. Fix original, hau das in die Tonne. Nimm das mit dem auf, bring's raus, ist viel geiler. Ja. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Und mit diesen Gedanken leiten wir langsam über auf Peter Stolzes Interpretation des Songs 45. Von The Gaslight Anthem. Anthem. Ich kenne nur Party Rock Anthem. Peter Bright is in the house tonight. Das aber dazu mehr im Band-Podcast. Okay. Ja, ich muss sagen, bei dem Song, also wie gesagt, ich finde ihn ja total geil. 45 sind wir jetzt wieder. Im Jahre 45. Ja. 45.000 Miles. Gut. Dann meine, schon mal meine Gitarre. Schon mal für eine Gitarre gestimmt. Ich habe heute mal das große Besteck mit. Ich muss sagen, der Text jetzt zum Nachhinein, ich habe mich ja erst danach damit beschäftigt, ja. Den finde ich ganz geil. Also ich interpretiere den so für mich als Aufbruch. Ja. So dieses Losreißen von Gewohnheiten ein bisschen. Auch ich habe so bezogen auf falsche Freunde, man kann es vielleicht auch auf eine Beziehung interpretieren. Ja. Einfach sagen, ich mache jetzt das, was ich denke, ich ziehe das durch und ich kann jetzt keine Rücksicht mehr nehmen quasi. Ich muss jetzt mal meinen Weg gehen und muss mich losreißen und wir sehen uns dann später quasi. Im Refrain heißt es ja auch, hey, dreh die Platte um oder dreh das Tape um sozusagen. Ja. Wir sehen uns dann auf der anderen Seite so ungefähr, gell? Break all through to the other side. Genau. Das war was anderes. Das war auch ein anderer Song. Da merkst du so richtig, also für mich ist das so richtig, ich muss sagen, nachdem ich jetzt den Inhalt noch mich damit beschäftigt habe, muss ich wirklich sagen, dass ist der Song nochmal für mich noch geiler geworden eigentlich. Ja. Man sagt ja auch immer so, wenn du fröhlich bist, genießt du die Melodie. Wenn du traurig bist oder ich sag mal, wenn du Zeit hast, dich damit beschäftigst, verstehst du den Text. Ja. So ungefähr, gell? Das stimmt. Auch ein schönes Zitat, finde ich. Wer auch immer das gesagt hat. Ich lese Zitat, es auch mal bei YouTube. Zitat bei Peter Facebook. Stolze. Bei Facebook lese ich es. Genau. Das ist von mir, aus meinem Guss. Okay. Dann Geist viel Spaß Guss. Mit 45 von The Gaslight Anthem. Genau, ja. Let it go, let somebody else. Francie. Oh yeah. Send her wreck it over. Oh yeah. And I'll see you on the flip side. Take you go to the end and over. Let it go. Let somebody else lay out their feet where you used to be. Where you used to be. Ja, und herzlich willkommen zurück. Jetzt bin ich dran. Und zwar habe ich heute mitgebracht. Jetzt bin ich gespannt. Von, und zwar. Ich sehe es schon. Kann es sein? Von den Ärzten. Von dem, von meinem allerersten eigenen Ärztealbum. Runter mit dem Spendierhosen Unsichtbarer von 2002, glaube. 2000. Von 2000. Ich verbinde mit dem Lied, das ist ungefähr, also ich hatte dieses Album kurz bevor, ja was heißt kurz bevor, ich habe ungefähr 2003 angefangen mit Gitarre spielen. Zwei, eher zwei als drei. Also war das Album, ich habe Unity Dry. Deswegen, ich habe das Album 2002 nämlich bekommen. Und da habe ich angefangen mit Gitarre spielen in dem Zeitraum. Und durch meinen Vater, der großer Ärzte-Fan war, kenne ich die, kenne ich das frühe Werk der Ärzte, also die 80er-Sachen. Und auch noch ein paar von den 90er-Sachen. Und das war mein erstes eigenes Ärztealbum und ich verbinde damit ich habe heute mal drauf geguckt, das ist ein Album, das hat 19 Songs. So, es gibt's gar nicht mehr. Das ist krass. Ist mir mal aufgefallen. Ich meine, da ist jetzt auch ein Track drauf, Yoko Ono, der nur 30 Sekunden geht. Aber das ist auch der einzige, der so kurz ist. Aber da sind halt super Hits drauf, auch wie es geht. Und Geld, sehr gut. Geld. Geld. Ich liebe Geld. Nee, ich liebe Gold. Leichenhalle ist auch geil. Und ein Sommer nur für mich. Das kennt natürlich auch jeder eigentlich. Und manchmal haben Frauen, ich glaube, das ist das bekannteste von dem, von den Liedern, von den Songs, die auf dem Album sind. Ja. Manchmal, aber nur manchmal. Das war ein relativ großer Hit damals und, ja, da ist ein Lied drauf, kann es sein, was ich heute auch vorstellen werde. Mir ging es damals weniger um, die Texte, also bei Kann es sein ging es mir weniger um den Text. Ich fand damals den Fun-Punk-Aspekt an den Ärzten sehr, sehr cool, so mit Themen, die Claudia hat einen Schäferhund und so Kram und Monster Party und so ein Zeug, halt so ein bisschen eher Unterhaltungskram. Und da, diesen Song habe ich in von dem Standpunkt eines, ich möchte gerne Gitarre spielen, angeschaut, da sind ein paar sehr schöne Hammer-Sachen drin. Ist Jahre später ein echt moderater Song. Also es ist ein schöner Anfängersong eigentlich. Anfänger, aber nicht für ganz blutige Anfänger. Also es ist jetzt kein Bett im Kornfeld oder so. So vom Niveau her. Aber es ist also es ist ein bisschen schwieriger als ein Bett im Kornfeld. Also mit solchen Liedern habe ich angefangen, ja, muss man dazu sagen. Weil ich habe damals mit so einem Buch angefangen zu lernen, autodidaktisch. Und ja, der Text war mir damals relativ egal. Mir hat die Melodie gefallen, es hat gut geknallt. Es waren schöne Rockgitarren im Refrain drin. Und es ist ein Lied von Rodrigo González, den ich sowieso den unterschätzten Arzt finde, das unterschätzte Ärztemitglied finde. Und der ist krass, ja. Und der halt auch wirklich viel geleistet hat. Und diese Platte erinnert mich, runter mit den Spendierhosen Unsichtbarer, die ist sehr, sehr cool. Die ist in einem Pub-Sleeve drin. Und das Pub-Sleeve, ist in einem Velour. Also so blaues, wie so Plüsch. Ach ja. In so einer Tasche aus blauem Plüsch. Ne? Also das ist ja geil. Das habe ich ganz, ganz oft gehört. Ich habe das Album auf Repeat gestellt und halt 5-mal am Tag gehört. Deswegen kann ich es noch einigermaßen ganz gut auswendig. Ich habe trotzdem jetzt mal alles mit, also einfach mal hier das Lied nochmal mitgebracht und dass ich dann einfach davon abspielen kann. Und ich habe parallel zu dem immer, was ich damit ganz doll verbinde, ist Stronghold Crusader. Crusader. Stronghold Crusader verbinde ich damit. Naja, ich bin halt Nerd. Das ist nebenbei ich bin halt Nerd, weil ich habe bei Stronghold Crusader habe ich immer dieses Album gehört, weil ich das nämlich, das Album habe ich zu Nikolaus damals bekommen. Und zum Geburtstag, ich habe 6 Tage nach Nikolaus Geburtstag. Und da habe ich dann Stronghold Crusader gekriegt. Und dann habe ich das immer gehört. Und deswegen verbinde ich das so hart damit irgendwie. Das ist für mich Und da gibt's auch manchmal so alle 3, 4, 5 Jahre, da mache ich mir das Album rein und spiele Stronghold Crusader dazu. Das ist ja witzig. Das ist so geil. Der Bergfried ist komplett. Geiles Spiel. Ja, zum Text kann ich nicht viel sagen. Also das ist ein Liebeslied. Ihr wollt ein Liebeslied. Dies ist ein Liebeslied. Ein Lied, das ihr liebt. Ja, also es ist ein Love Song und es gibt eine legendäre Version. Also den werde ich jetzt ja nicht einspielen. Ja. Und zwar gibt's mit einem Kumpel Bangmaster Frank. Ich sehe schon Brian May hier. Was ist denn hier los? Spoiler. gibt's eine Version? Kann es sein? Chuck haut dir eine rein. Ein Cover. Und zwar gibt's das wahrscheinlich noch. Ich habe das nämlich vor 1-2 Jahren noch gefunden. Okay. Im Internet. Eine von demselben Lied, eine Chuck Norris Version. Es hieß Chacos Norris. Eine spanische Version. Spanische Version. Hatte mal kurz den Anfang anspielen. Der Song ist auch schön. Diese Akkorde sind schon so Klassiker. Ey. Und dann geht's einfach los. Und dann kommt das Lied Chacos Norris. Kann es sein, Chuck haut dir eine rein. Also wenn ihr das vielleicht findet, schön für euch. ihr könnt da euch richtig drüber freuen, das mal zu hören. Aber heute werdet ihr von mir eine klassische Interpretation des Ganzen hören. Peter, kennst du den Song überhaupt? Ich kenne den Song gar nicht, muss ich sagen. Ich bin jetzt überrascht, ich finde es auch cool, dass du das Ärzte-Songbook dabei hast. Hab ich auch. Ich glaube, das hat jeder. Und das ist auch so ein Klassiker. Ich finde, die Ärzte haben so viele Klassiker geschrieben. Also für mich Klassiker, ich habe ja auch so eine richtige, wo du das jetzt gesagt hast mit Stronghold Crusader, ich habe auch so eine richtige Ärztephase gehabt. Da habe ich auf dem Rechner einfach ich hatte mal so ein Live-Album von denen, so ein Doppelalbum, das hat mir irgendein Kumpel mal gegeben. Und da habe ich das angemacht und da war es auch bestimmt, ein Haufen. Wir wollen nur deine Seele. Wir wollen nur deine Seele. Da waren für mich nur Hits drauf. Gut, je öfter du das hörst natürlich. Es gibt eine gewisse Hörgewohnheit. Gell? Irgendwann sagst du, ach, der Song ist geil, der Song ist geil. Aber ich finde, bei den Ärzten ist es oftmals auch so, die haben so schöne, catchy Melodien, so Refrains, die sich einfach reinfressen ins Gedächtnis. Und da muss ich wirklich sagen, wie gesagt, eine Weile lang habe ich die auch ganz krass gehört. Und ich finde, das ist so eine Klassikerband. Das ist so eine Kultband eigentlich schon für Deutschland. Die muss man einfach kennen. Und ich finde es auch schade, dass die gar nicht mehr so präsent sind jetzt mal im Bereich der allgemeinen Bekanntheit, sag ich mal. Gell? So, also sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten, finde ich manchmal. Also auch wenn du mit Leuten drüber redest, sagen die, Ärzte, klar. Oder spielst was von Ärzten, spielst du Westerland oder ja, zu spät. Da geht's oder, meistens. Ach ja. Genau. Oder gestern war eine Band auch. Da wird auch sofort was getriggert. Genau. Bei ja. vielen Leuten. Die haben so viele Dinger, so viele Klassiker, wie du jetzt auch gesagt hast, wie es geht. Oder gestern war zu spät, Westerland. Genau, gestern hat eine Band gespielt, die haben als letzten Song Elke. Haben die einfach mal Schrei nach Liebe gespielt. Na klar. Zack! Da muss man ja auch sagen, vor gar nicht so langer Zeit kam ja Schrei nach Liebe mal wieder auf und war auch mal wieder in Charts, glaube ich sogar, gell? Da ja, gab es auch so einen Aufruf. Und so. Es war gleich sogar ein Lehrer, der dazu aufgerufen hat, den Song wieder zu teilen. Und ja, die Toten Hosen haben den ja sogar gecovert. Ach ja? Es gibt eine Albumversion, es gibt ein Album, es gibt ein Doppelalbum, Ballast der Republik. Und das ist halt ein Album mit komplett neuen Songs und eine komplette Cover-CD. Und da ist eben auch wie die Moorsoldaten und so ein Kram, aber eben auch Schrei nach Liebe drauf. Ach ja, das muss ich mir mal anhören. Die haben das auch jetzt, die haben das auch öfter schon live gespielt mittlerweile. Und ich muss auch sagen, gestern wieder, als dieses Lied kam, das ist ein super Song. Ich habe mich selbst sofort dabei erwischt, mitzusingen. Ich habe mich richtig mitreißen lassen, weil da einfach auch geil gespielt war natürlich auch. Und da reißt du auch mit. Und das Schöne war für mich auch wieder zu sehen, dass die Leute einfach abgehen. Dass die Leute richtig Bock auf den Song haben, da mitschreien, da wird eben ganz laut im Chor Arschloch gerufen. Eben auch so ein Statement ist. Ja. Und dieser Song ist die antifaschistische Hymne, würde ich nicht sagen. Aber es ist einfach ein Statement, wo viele Leute d'accord gehen. Und das ist noch umso inbrünstiger. Gerade jetzt in letzter Zeit auch wieder dadurch, dass es halt auch immer aktueller geworden ist, leider. Und damals ja schon aus einer aktuellen Situation entstanden ist. Also damals aktuelle Entschuldigung. Oh Gott. Ja. Situation entstanden ist. Ich glaube, das Lied wird auch nie an Relevanz verlieren. Das ist auch einer der wenigen politischen Songs der Ärzte. Die haben ja nicht wirklich viele politische Songs. Deine Schuld fällt mir noch ein. Ja. Sommer nur für mich. Dann hört es auch schon wieder fast auf. Dauert schon wieder auf. Womit das dieses Betroffenheitsgejaule von den Toten Hosen in letzter Zeit dagegen ein bisschen auf den Sack geht. Ja. Die musikalisch weggegangen sind jetzt in letzter Zeit, den ich schwierig finde. Finde ich auch ganz, ganz schlimm. Also ich halte von den Hosen eigentlich viel. Ich war aber immer ein bisschen mehr Ärzte. Und man merkt, ich habe ganz viele Jahre mit den Ärzten verbracht. Das war so meine Kindheits-Jugendband. Das Einzige, was da reingekommen ist, ist der Pokémon-Soundtrack. Oder der Digimon-Soundtrack. Lebt deinen Traum, denn der wird wahr. Da muss man auch sagen, der Sänger, der das gesungen hat, den ganzen Scheiß, ich wusste mal, wie er heißt. Ich bin von Schimmelfirma. Wir haben einen Preis bekommen für unsere Arbeit. Wie heißt denn dieser Preis? Der Schimmler? Ich brauche eine dreipolige Steckdose. Ich muss gerade mal gucken, wie der heißt. War das der? Auf jeden Fall, es gibt da so ein paar ikonische Sänger einfach, wo man auch sagen muss, bei diesen Intros, da gibt es einen, der taucht in mehreren Intros auf. Den hörst du auch richtig raus, also in verschiedenen Serien so. Ich glaube Dragon Ball und Pokémon, Digimon, das ist, glaube ich, fast alles der gleiche. Wo du wirklich merkst, mit dem hast du eigentlich auch viel Zeit verbracht, eigentlich so in deiner Jugend, gell? Und hat eigentlich eine geile Stimme. Dass der kein Star geworden ist, das verstehe ich nicht. One Punch! Ach, das war was anderes. Ich mach mal Licht an. Es war so dunkel. So langsam? Ja. Irgendwie finde ich es gerade dunkel. Na, dann verfinstert sich auch nur mein Blick, gell? Gut. Dein Gemüt. Mein Gemüt. Für die dunkle Seele. Ja. Gibt's noch was zu dem Lied zu sagen? Also die Ärzte, ein ganz wichtiger Aspekt in meiner Gitarrist-Werdung. Den Song muss ich mir mal anhören. Ja, den hörst du ja dann hören. Ich hab auch viel mit Ärzten verbracht, ja. Und ich habe noch eine Frage an dich. Kann sein, dass dir der Song gut gefällt? Weil? Sollte nur ein Wortwitz sein, kann es sein. Achso, okay, weil das sorry. Song so heißt. Okay. Den habe ich jetzt überhaupt nicht gerallt, ey. Da kam auch aus dem Nichts, ey. Manchmal habe ich komische Gedanken. Ja, nö, also ich habe da jetzt auch nicht mehr viel zu sagen zu dem Song. Und ich denke. Peter, jetzt musst du mich ankündigen. Ich denke, wir können jetzt sagen: Viel Spaß mit Robert. Und kann es sein, dass du diesen Song jetzt spielst? Ja, kann sein. Yo. Wenn du eine triffst, die wie keine ist, wird was lang in dir rumorte. Wenn sie deine Welt auf den Kopf dir stellt, wo sind dann die richtigen Worte? Kann es sein, ist sie nicht nur Schein? Mach dir klar, sie ist wahr. Wenn du dich nicht traust, dir den Weg verbaust, wirst du nie die Wahrheit wissen. So etwas kennst du nicht, voll aus dem Gleichgewicht, du fängst schon an, sie zu vermissen. Kann es sein, ist sie nicht nur Schein? Mach dir klar, sie ist wahr. Alles, was sie sagt, alles, was sie fragt, wollte von dir noch niemand wissen. Jedes Wort aus ihrem Mund nimmt dir den Atem und du willst sie augenblicklich küssen. Kann das sein? Sie ist nicht nur Schein. Mir wird klar, sie ist da. Eine Scheiße. Ja, und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück. Peter. Peter ist dran mit seinem nächsten Song. Und ich bin sehr gespannt, wie er das dann spielen möchte. Denn das ist ein wahres Brett. Ich muss wirklich sagen, ich habe noch gar nicht so viel... Es fällt mir gerade auf, dass ich ein bisschen schlecht geplant habe. Ich habe mir gar nicht über die Umsetzbarkeit Gedanken gemacht. Deswegen, ich habe heute auch heute früh, bevor ich los bin, habe ich auch erst nochmal richtig mir alles angeguckt und wenigstens nochmal ein bisschen durchgespielt. Mhm. Weil ich gerade mein letzter Song dann auch ein bisschen aufwendigerer Song ist. Den habe ich nochmal ein bisschen geübt. Okay, aber irgendwie werden wir es schon über die Bühne bringen, wahrscheinlich dann ohne Solos. Ich spiele die dann einfach rein. Denn ich spiele es einfach nicht an. Genau. Kreditum ist auch verschwunden. Ich spiele die einfach nicht an. Aber dazu später im Band-Podcast. Oh, ich freue mich so auf den Band-Podcast. Ja, aber da müssen wir uns richtig Zeit nehmen. Auch. Ich habe gestern nochmal unseren ehemaligen Bassisten quasi und guten Freund und Kupferstecher nochmal heiß gemacht drauf. Und der hört uns ja auch regelmäßig. Hört zwar nicht alles durch, aber er versucht es. In der Nachtschicht hat er ja Zeit. Ich mal halten? Jo. Ich halte meinen Hals. Und Schaft. Halte ich mal. Ja. Schaft. Mein nächster Song. Passt auch. Ist. Ja, genau. Vom selben Interpreten. Genau. I Want It All von Queen. Was? Ey, Peter, das ist ein krasses Brett, das Ding. Und ich kann auch verstehen. Ich kann voll verstehen, warum dieses Lied. Denn... Es ist auch eins meiner Lieblingslieder. Also ich mag dieses Lied auch sehr. I Want It All. Hm. Ja, also der Song, das ist bei mir wieder so das Typische. Ich bin da so leicht zu kriegen, glaube ich. Wenn ein Song, das ist so ein Spruch, den ich schon seit Jahren bringe. Wenn für mich ein Song anfängt und geht einfach mal los mit einem fetten Gitarrensolo, was auch noch geil klingt und geil gemacht ist, dann hat er mich schon. Ja, Brian May ist halt auch krass. Und Brian May ist natürlich auch eine Koryphäe auf der Ebene. Und der hat auch so viel geilen Scheiß geschrieben, wirklich, und geile Solis gespielt und geile Melodien. Manchmal vergisst man so die kleinen Sachen, die der auch gemacht hat. Also man kennt den immer hier mit den fetten Solos, aber dass er auch mal einfach mal geile Akustikgitarre spielen kann, mal ein bisschen reduzierter, und spielt dann einfach Love of My Life, gell. Das war Those Are the Days of My Life. Love of my life, don't hurt me. You're breaking my heart. So geht das ungefähr. I wanna know. My lovely. Ist auch schon eine schöne Akustikgitarre drin. Where do you go? Das hat er noch gespielt, oder? Diese spanische Gitarre noch dabei. Spanische Version. Aber dazu später mehr im Band-Podcast. Es ist eigentlich heute schon ein halber Band-Podcast, merke ich gerade. Nee, ja, wir reden also, es kommt noch geilerer. Scheiße, ihr könnt euch. Also, es wird, wir erzählen ja nicht, was da los ist. Genau, ja. Also, wir müssen dann. Heute ist eigentlich auch Schrägstrich der Insider-Podcast. Stimmt, ja. Wir werden auf jeden Fall viele Insider dann auch noch aufklären müssen, die wir so in den ganzen Podcasts bisher gedroppt haben. Aber das sind so natürlich so kleine Fragmente, die ihr euch schon mal merken könnt, mit denen wir euch schon mal heiß machen. I Want It All erschien im, schöner Übergang, gell? Erschien im Mai 1989, ist sogar mein Geburtsjahr. Fällt mir gerade auf. Krass. Da bin ich geboren. Born. Da wurde quasi vor mir auch geboren. Born. Soll, Born to be alive. Born to be Peter Pride. Born to be alive. Ist auch so ein Guilty Pleasure von mir. Also Guilty Pleasures hat man echt so viele, das ist ganz schlimm eigentlich. Und I Want It All ist eben auch wieder so ein Song, wo ich sagen muss, der hat auch. Ich liebe halt Songs, die kaum Längen haben. Oder, das geile. Geile Riffs einfach einbauen, geile Melodien und das über den Song irgendwie hinkriegen, auch Melodien zu mitsingen, das ist bei dem Song auch ganz stark der Fall, einfach mit diesen I Want It All, das ist nicht schwer. Nee. Das hörst du einmal, es geht ja auch direkt los mit dem Gesang, mit so einem quasi Chorgesang eigentlich, gell? Und dann ich kann Adventure Seeker. Ja, wir können das. Also, wir können das Solo sogar mitsingen. Ja. Mut Solo. Ja. Also dieser Song ist unglaublich. Es ist ein unglaubliches Brett und ist wahrscheinlich covertechnisch. Da tut man sich was an. Also, ja, das ist ein hartes Brett. Das stelle ich auch fest, ich habe auch schon eine Queen Coverband gehört. Ich stelle immer wieder fest, die haben dann auch, also die haben natürlich dann auch extrem gute Musiker dabei gehabt. Ja. Ich stelle immer wieder fest, bei dem Song, wenn die den spielen, so hast du das Gefühl, die haben da auch Probleme, den rüberzubringen, gell? Wo die das sich trennt auch ein bisschen wirklich, die Spreu vom Weizen. Ja. So. Wo die sich dann wirklich auch krass konzentrieren müssen, ey. Da merkst du, da können sie nicht so viel rumalbern, sag ich mal. Aber Queen ist generell eine Band. Die haben Lieder, es gibt poppigere Lieder, die einfacher zu covern sind, aber es gibt einfach auch viele Lieder, wo auch Teile dazwischen kommen in den Lied, in den Liedern, auch bei I Want It All, finde ich, das ist so ein Part, der dazwischen kommt, mit dem du überhaupt nicht rechnest, dieser Zwischenteil, gell? I'm the man with the one dick man, so much to do, so much to say, can you hear me? Genau. Dann kommt schon wieder das Gitarrensolo durch. Dann kommt der Tod an. Ich hätte fast gesagt Stephen King, aber Freddie Mercury ist halt auch echt eine fucking Koryphäe. Was der auch für eine wahnsinnige Stimme hatte. Wie der geballert hat. Hast du irgendeine Erinnerung mit dem Song? Ich muss sagen, auch da jetzt gar nicht so. Also ich habe gar nicht so auf Autobiografie geguckt. Ja. Ich weiß gar nicht, wann ich den Song zum ersten Mal gehört habe, aber ich weiß noch ganz genau, als ich den das erste Mal gehört habe, habe ich so gedacht, boah, was? Den kannte ich auch jahrelang nicht. Von Queen kennt man ja so viel, I Want to Break Free, no. Wants to Live Forever. Wants to Live Forever ist auch ja, ist schon wieder weniger. Ist schon wieder nischig. Nischig, aber so Radio Gaga, We Will Rock You kennt jeder. I Want to Break Free ist so ein Ding, was eigentlich jeder kennt. Ja. Die haben auch manchmal so geile Elektrokram dazwischen gehabt, was ich auch ganz schön geil finde hier bei Radio Gaga hier. Weil die so diese komisch fast schon Synthi, was auch immer das für Instrumente sind, so die halt so richtig krass abgehen. So. Queen auch so ein für mich so ein Phänomen von so seiner Zeit. Aber leider Leider Freddie Mercury ja zu früh, ein bisschen früh gestorben. Ja. Der alte Hinterlader. Auch, aber auch Freddie Mercury in Solo hat mir sehr, sehr gefallen. Ich habe sogar eine Verbindung dazu. Ich war ein junges Jahr, ja, ungefähr, wo ich mit Gitarre spielen, so ungefähr in derselben Zeit, wie der ganze Ärztekram und so, war ich im Planetarium in Jena in Queen Heaven. Das ist, da war ich auch. Das ist eine fucking Lasershow, ja, mit so Queen-Videos und Nebel und Musik. Und da war ich sogar vor ein paar Jahren sogar nochmal. Ich war noch ein zweites Mal, weil ich es einfach, weil es in meiner Erinnerung super geil war. Und es ist heute noch geil. Und da kam das erste Mal I Want It All. Da habe ich das erste Mal gehört. Weil ich dachte mir nur, Alter, was ist denn jetzt hier los? Hier brennt gleich die Hütte ab. Genau. Also wirklich, das Lied hat sowas von Energie und Power. Und das schaffen leider auch nicht viele Leute, das rüberzubringen. Freddy hat, der hat sowas von, ich glaube, der weiß nicht, dass er nicht irgendwie erstmal 5 Tage liegen musste nach dem Konzert. Der hat ja Druck gegeben. Ja, ja. Ohne Ende. Hat immer richtig. Power, aber richtig. Und halt auch nahezu bis zum Schluss. Ja, also der hat doch, gegen Ende hat er ja dann immer nur so alle 2 Sätze gesungen oder so immer nur einen Song gesungen, hat dann Pause gemacht und hat dann wieder, also jetzt in der Studioarbeit, ne? Aber du musst ja auch diese Kraft, die du hörst in der Studioversion von I Want It All, die musst du ja trotzdem im Studio genauso bringen. Ja. Das hörst du ja, wenn du dich einfach nur hinstellst und singst. Deswegen bin ich sehr auf dein Cover gleich gespannt, Peter. Oh, das so. I want it all. Ein bisschen. I want it all. I want it. Oh, ich helfe dir mit. I want it now. Ich nehme einfach das Kazoo. Was ist denn das eigentlich für eine Tonlage? Ich spiele Kazoo. Was spielst du? Ich glaube, das ist auf A. Das ist es sogar. Menschensieke. Da sind wir schon drin. Mann, war das scheiße. Aber der Anfang war sogar fast original gemacht. Okay. Auf jeden Fall, du hast eigentlich gesagt, du hast eigentlich völlig den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, also das ist ein bisschen krass, das muss ich sagen, aber ich freue mich drauf, das zu hören. Das ist ein fetter Song, ey, warum habe ich das Ding genommen? Ich wollte ja auch schon immer mal in meinem Leben, jetzt habe ich es erfüllt, diesen Traum heute, eigentlich so einen Queen-Song mal covern, also auch live. Jetzt mache ich es live im Podcast live. Dann sozusagen. Live. Life is life. Oh, also das Lied werdet jetzt wollte ich gerade einstimmen, den oh, werdet ihr nicht von mir hören. Das wäre so ein Song für eine Hasskategorie. Welchen Song hasse ich? Nicht Guilty Pleasure, sondern welchen Song hasse ich einfach und kann nicht mehr hören. Oh ja, bitte. Das müssen wir, das müssen wir auch mal machen. Eine Kategorie. Genau, das machen wir auch mal. Oh. Den Song, das muss ich kurz erzählen, den werde ich dann bei mir auf jeden Fall 500 Miles. Da liebst du ja auch diese How I Met Your Mother-Folge wahrscheinlich. Es geht. Da hören sie den auch richtig tot, gell? So, das merkst du den richtig. Das ist auch so schön gespielt, gell? Richtig geil gemacht. Nee, auf jeden Fall, Life is Life, das musste ich mal. Ich hatte mal einen Auftritt, da habe ich bei jemandem zum Geburtstag gespielt. Und die Mutti von dem hat gesagt, ja, mit der ich mich vorher zusammengesetzt, hat gesagt, ja, der Song wäre geil hier, Life is Life, damit verbindet er viel. Oder da ist in dem Jahr geboren, ich weiß jetzt nicht mehr, was das war. Oder er fand ihn mal geil. Jedenfalls, am Anfang habe ich noch gedacht, ja, ist nicht schlecht. Und im Endeffekt, der hatte 30. Geburtstag und die Mutter von ihm, die hat einen Haufen Geschenke gehabt und die hat die gesplittet quasi über den ganzen Abend, hat die so immer einzeln. Ich habe da ein bisschen gespielt und dann kam wieder ein Geschenk. Und dann wollte die immer als Intro quasi, wenn das nächste Geschenk kommt, Life is Life. Also nicht den kompletten Song, sondern dann na na na na na. Life is Life. Na na na, also 3-4 Mal gespielt, ja. Gell? Und dann kam die vor mit dem Geschenk, gell? Und gesagt, ja, komm vor und jetzt kriegst du das nächste Geschenk. Und die hatte bestimmt 10 oder 12 Geschenke. Wow, ein bisschen wie bei Harry Potter. Das war. Aber letztes Jahr hatte ich 35 Geschenke. Es waren mal größere, mal kleinere, also hat auch ziemlich krasse Sachen teilweise geschenkt, wo der auch gesagt hat, bist du verrückt, gell? Aber 30. Geburtstag ist schon okay. das ist jetzt nicht so das Wichtige, sag ich mal, in der Geschichte. Das Ding war einfach, dass ich dieses Ding, diese Wiederholung, dieses Split-Lied immer wieder spielen musste. Und du hast selbst den Gästen und ihm selbst so angemerkt, dass es allen auf den Sack geht, gell? Und ich war eigentlich so der Trottel, der es eigentlich immer wieder machen musste, so, gell? Und nochmal, jetzt kommt mein Lieblingssong, Life is Life, so. Das sind dann Sachen, wo du irgendwann Begeisterungen nicht mehr spielen kannst. Ist ja wenigstens noch live. Nee. Aber ich habe quasi Life is Life live gespielt. Geil. Das mehrfach. Oh, hör auf. Das war ja vor ein paar Monaten kam ja dieser Film live, ne? Mhm. Dieser Weltraumfilm. Und da habe ich immer gesagt. Der Übergang. Naja, da habe ich immer gesagt, das hat schon was damit zu tun. Ich gehe bald ins Kino zu live. Elf, was ist denn das für ein Film? Da sage ich, naja, das ist die Dokumentation über die Band Opus. Geile Idee. Dann haben sie alle nur dumm geguckt. Ich sage, nee, ist ein Weltraumfilm. Den finde ich gut. Also Peter. Aber zurück zu Queen. Queen. Gibt auch Lieder, die mag ich nicht so. Also Beispiel? Die Bicycle Race finde ich ganz schlimm. Ja. Bicycle. Ich liebe das auch, dass die immer viele Stimmen drin haben. Ja. Dass es wirklich so also, mehrstimmig ist. Das ist wirklich. Das haben sie von Beatles geklaut. Sag mal. Das ist wirklich immer sehr schön, wie die Stimmen sich ergänzen, dass du dann so einen richtigen Chor hast. Die haben halt Rhapsody ist ja auch so eine, die haben halt so auch alle vier Gesangsstimmen gehabt. Ja. Alle vier. Die haben alle mitgesungen, mal. Hm. Und der Schlagzeuger, der hatte immer die hohe Stimme auch gesungen. Bei Bohemian Rhapsody. Hm. Gibt es übrigens ein geiles Video. Da singt einer irgendwo in Australien hinten in einem Copcar, in einem Polizeiauto, total rotzenvoll. Hm. Hat wahrscheinlich schön daneben genommen. Die ganze Zeit Mama. Also er singt das ganze Lied durch. Und da hat der das Video online gestellt hat, das Originallied drunter gelegt. Also quasi wie so eine Karaoke-Version, wo er singt das ganze Lied so. Mhm. Und der ist total strunzdumm, kann nicht mehr gerade sitzen. Also nicht strunzdumm, sondern total strackenvoll. Und kann nicht mehr gerade sitzen, aber das Lied, das Timing hat gestimmt. Die Melodie hat einigermaßen gestimmt. Also es hätte so von unserem ehemaligen Schlagzeuger so eine Version sein können. Das ist krass, ey. Dass das auch noch so hinhaut. Aber da muss ich gerade dran denken. Ich finde, da gibt es auch ein richtig geiles Cover. Also, es ist auch trashig, aber allein das live rüberzubringen, der YouTube-Kanal heißt Pockets. Ja. Und das ist ein Typ, der macht viel mit Ukulele. Und er hat unter anderem ein Instrument erfunden, die Kazukilele. Okay. Das ist natürlich schon so ein Mischwort aus Kazoo, Ukulele und Keyboard quasi. Oder Keyboard. Ich finde, der macht das auch so geil. Man merkt auch, wie er an seine Grenzen kommt. Ich glaube, das wäre sogar das leichtere Lied gewesen, das heute zu cover. Na klar. Nee, ohne Scheiß. Merkst du, wie die ein bisschen schief klingen, hat das Ding ja auch zusammengezimmert. Als wie aus einem Zigarrenkasten. Hm. Jetzt kommt gleich die geilste Stelle für mich. Wo du erstmal merkst, was er für Möglichkeiten hat mit seinem Instrument. Geil, so ein kleines Klavier dran gebabbelt. Das ist so gut. Das ist eine gute Idee. Er kriegt es auch geil eingebaut. Also bei dem Song funktioniert es natürlich auch gut. Ja, du kannst es gut machen, weil das nur so Einzeltöne sind. Er kämpft manchmal ganz schön. Aber kann eigentlich auch singen, finde ich. Also ja, na klar. Also klingt nicht, es ist ein schweres Lied. Nicht es ist einfach ein schweres Lied. Das muss man halt einfach auch mal sagen. Ja. Es kommt auch so schön auf den Punkt einfach. Ja. Gell? Also so ein hässliches kleines Kinderklavier hatte ich früher auch mal. Geil. Mini-Ding, ey. So muss das mal so bringen, ey. War das Kazoo noch eingebaut? Ich überlege gerade, ob der... Im Solo vielleicht oder so? Ich glaube ja. Ich glaube, deswegen ist mir dieses... Ja, jetzt macht es bereit. Das erinnert mich ein bisschen an das Kazoo-Solo. Das erinnert mich ein bisschen an das Kazoo-Solo auf der Feier letztens. Ja. Auf deiner Geburtstagsfeier. Das hätten wir aufnehmen müssen. Das war, das, war, das war ähnlich, ja. Okay. Also, ich denke, wir haben jetzt man sieht richtig, das ist... Da sind einfach nur von so einem Kinderklavier die Beine abgerissen, so ungefähr. Das ist halt irgendwie so ein halber Comedian. Ich liebe diesen Typen. Von denen gibt es auch einen Haufen. Also das ist auch für mich nochmal eine YouTube-Empfehlung, wie in unserem YouTube-Podcast Folge 4? 3? 3? Nee. YouTube-Podcast. YouTube-Podcast. 4. Ja, 4. Ja. Hast recht. Das ist für mich nochmal so eine Channel-Empfehlung im Nachhinein. Ich finde den Typen hervorragend. Also der schreit manchmal auch so ein bisschen rum, aber der geht auch immer voll aus sich raus. So. Ja. Von dem gibt es auch ein relativ berühmtes Cover von System of a Down. Job Sui war das, glaube ich. Da sitzt er mit einem Kumpel zusammen und dann zocken die da auf Ukulele zu zweit. Das Ding hat auch, glaube ich, mehrere hunderttausend Klicks. Und da finde ich auch, da acten die auch so geil. Da so. Finde ich diesen schönen Scheiße. Diesen einfach. Anderen Ukulelen-Typ auch sehr, sehr geil. Hm? Der immer so oben dann ab, was ich dir mal geschrieben habe. Billie Jean, ja. Billie Jean, oder wo ich dir, der hat ja noch das Cover von Voodoo Child gemacht. Ach ja. Was ja total brachial ist mit Solo und richtig gut gemacht. Brachiales Ding. Gibt's noch was zu I Want It All? Ich möchte auf jeden Fall, dass du I Want It All That You Do the cover jetzt now properly, right? Okay. I try. But gesanglich. But vergiss es. Vergiss es. Dann machen wir einfach eine leichte Version draus. Wir machen eine Swing-Version. I want it all. Adventure Seeker. Hihi. Bei der MTC. Hihi. Shimona. Okay, also liebe Leute, ihr werdet es jetzt hören. Und zwar Peter Stölze in einer Interpretation von I Want It All von Queen. Viel Spaß damit. Ich werde verrecken. I want it all. I want it all. I want it all. And I want it now. Adventure seeker on an empty street. It's just an alley creeper, a light on his feet. A young fighter screaming with no time for doubt, with a fading anger. Can't see a way out. It ain't much I'm asking. I heard it say, you gotta find a future, move out of my way. I want it all. I want it all. I want it all. I want it now. I want it all. I want it all. I want it all. I want it now. Listen, all you people, come get around. Gotta get me a game plan. Gotta shake the ground. Just give me that. Oh, what I knew was mine. People, do you hear me? Just give me the sign. Ain't much I'm asking. If you want the truth, here's to the future. For the dreams of you. I want it all. Herzlich willkommen zurück. mein nächster Song ist natürlich, welcher Interpret darf bei sowas bei mir natürlich nicht fehlen, Peter? Eric Clapton. Eric fucking Clapton. Du hast es erfasst. Das war mir so klar, das habe ich mitgebracht. Was denkst du, was ich mitgebracht habe? Cocaine? Nee. Tears in Heaven? Nee. Nee. Jetzt muss ich schon überlegen, jetzt schwimme ich schon, Was könnte es denn sein? I Shot the Sheriff ist es auch nicht. Und zwar... Sag's mir. Ich weiß es nicht. Wie heißt denn das? I've Got a Rock'n'Roll Heart. Okay. I've Got a Rock'n'Roll Heart. Relativ unbekanntes Lied, aber gefällt mir sehr, sehr gut. Ist relativ untypisch, ist relativ... ist ein gediegenes Lied. Ist so aus seiner Phase, wo er ein bisschen ruhiger unterwegs war, quasi schon. Ich denke, das ist so die Ocean Boulevard Zeit. Ich google mal schnell. Ich google. I've got a rock and roll heart, Queen. Eric Clapton. Man sieht, es ist von Money and Cigarettes. Ein Album von Danke für nichts, steht nicht da. Von 83. Hm. Und also es müsste noch voll in seiner Alkoholismus, wenn nicht sogar Kokainzeit gewesen sein. Ja, was gibt's zu dem Album zu sagen? Eigentlich nicht viel. Denn ich kenne von diesem Album nur diesen einen Song. I've Got a Rock'n'Roll Heart. Ich habe das Album noch nie gehört. Ach so. Hm. Ich bin riesiger Clapton-Fan, ohne dass ich alle Alben gehört habe. Hm. Ohne dass ich alle Alben kenne. Ja. Man muss auch sagen, die Alben sind auch manchmal nicht so relevant bei Clapton. Ja? Clapton ist einfach ein Live-Musiker. Und dieses Lied hat mir einfach gefallen. Es ist eine beschwingte Melodie. I've got a feeling we could be serious, girl. Also so richtig, das ist so schönes Wettermusik, ne? Mhm. So, nachdem ich jetzt eine Ballade hatte, habe ich jetzt einfach so ein Lied, was so à la Here Comes the Sun, so ein bisschen, was ja auch eines meiner Lieblingslieder ist, was ich aber niemals machen würde hier, weil ich es einfach nicht spielen kann, bis heute. Mhm. Und Ich denke, es würde gehen, aber ich bin einfach zu faul. Und ja, es ist ein ganz tolles... Eric Clapton ist ja jetzt... Wir merken, die Ärzte waren so meine Anfangsgitarristenzeit. Eric Clapton ist meine... Wie sagt man das? Ja, halt meine jetzige gitarristische, meine Ikone, ja, mein Vorbild, mein, woran ich mich orientiere. Deswegen hat sich mein Fokus von Punkrock, Rock auf bluesig, gesangs, sogar soulig, jazzig, funky, ist ja jetzt auch dabei, hat sich in die Richtung verändert. Mit dem Titel habe ich jetzt keine Erinnerung jetzt direkt. Doch, habe ich. Und zwar habe ich letztes Jahr einen zweifelhaften Versuch unternommen, also einen gescheiterten Versuch unternommen, ein bisschen fitter zu werden. Und da habe ich mir das Lied immer auf die Ohren gelegt und habe dann versucht, ein bisschen durch den Park zu rennen. Ich habe es auch drei Wochen geschafft, das durchzuhalten, jeden zweiten Tag eine Stunde durchzuziehen. Aber leider bin ich gescheitert. Das ist so mein Erlebnis mit dem Song. Es erinnert mich an Scheitern, aber ich mag diesen Song auch einfach irgendwie. Okay. Peter, du kannst den ja dann auch nicht so die beste Erfahrung eigentlich. Gell? Eigentlich nicht, aber so es ist einfach so, nö, erinnere mich nicht dran. Ich mag den Song einfach. Aber er ist, wenn ich jetzt dran denke, was hast du für eine Anekdote mit dem Song, dann ist es die. So. Ist einfach ein toller Song. Ich bin einfach über den gestolpert, hat mir sehr gut gefallen. So ein bisschen wie I Can't Stand It. Das ist auch so von Eric Clapton. Auch ein sehr guter Song, der unterschätzt ist, der aber mehr Pop ist als Rock. So. Ja. Du kennst sie wahrscheich gar nicht, ne? Nee. Leider nein. Leider gar nicht. Aber der ist wirklich schön. Vertrau mir, du wirst ihn ja. Vertrau mir. Jetzt hören. I've got a feeling we could be serious, girl. Right at this moment, I could promise you the world. Before we go crazy, before we explode, there's something about you, baby, you got to know. You got to know. I get off on 57 Chevys. I get off on the screaming guitar. Like the way it gets me every time it hits me. I've got a rock and roll. I've got a rock and roll heart. Feel like we're falling into the arms of the night. So if you're not ready, don't be holding me so tight. Ja, da kommen wir auch schon zurück. Das ist immer Peters Lieblingsstelle. Ich mache immer einfach kurz, wir machen immer einfach kurz Stille und dann, dass ich das dann zurechtstellen kann. Und Peter, du kannst ja dann mit mir mitspielen mit dem Lied. Ja, das hat nämlich nur A-Moll, A-Dur, A-Dur, Fis-Moll, D-Dur und E-Dur. Also ist ganz einfach. Da kann ich mir noch schön Solo reinspielen. Das wäre sehr geil. Und ja, Peter, dein Guilty Pleasure. Jetzt kommt mein Guilty Pleasure und du siehst es schon. Ich habe lange Zeit hinhergelegt. Ich glaube, ich hätte noch... Fuck, ich kenn's nicht mal. Ich hätte noch... Klar kennst du das. Sing mal an. Fuck you. Echt? So geht das Lied? Nein. Das Lied geht... I never known a girl like you before. Okay. Alter, das ist wirklich ein fucking guilty pleasure, ey. Und der Song, ey, jedes Mal, wenn ich den höre, erlebe ich mich wie so richtig... Ist das das? Ist das mit diesen, mit dieser bärischen Gitarre? Alter. Ich habe festgestellt, das kann man total geil mit einem Kazoo nachmachen. Weil es klingt genauso. Ja, weil das auch so ein krasser Effekt ist. Ja. Das ist so ein richtig krass eingestellter Fass. Und das ist für mich, jetzt machst du auch ein Fass auf, das ist für mich wirklich so ein Song. Halt, stopp, scheiß Gag. Das ist für mich wirklich so ein Song, jedes Mal, wenn ich den höre, erlebe ich wirklich, wie ich da übelst mitswinge und den scheiß Song mitsinge. Ja. Never know a girl like you before. Das ist halt und dann, ich kann aber verstehen, was du dran findest. Mhm. Das ist halt auch so ein typischer Radiosong. Ne? Also, der ist auch, ich habe mir den ja auch schon ein paar Mal angeguckt, weil ich den echt auch covern will, ja. Fest in meinem Programm, weil ich den so trashig finde, aber ich denke, den kennt eigentlich jeder. Oder viele, sag ich mal. Das war ja nun auch mal so ein Chartsong eigentlich, gell, der eine Weile lang wirklich überall oder durchs Radio gegeistert ist. Gell. Ja. Ist vom 5. Dezember 1994, da wurde er erstmals veröffentlicht auf dem Album George's George. Und ist von Edwin Collins, den ich sonst von nix anderem. Das ist wahrscheinlich so ein typisches One-Hit-Wonder der 90er Jahre gewesen. Genau, ja. Wie es halt immer so ist, ne? Und der scheint auch eher in Australien bekannt gewesen zu sein, weil, okay. Weil der Song auch zuerst in Australia veröffentlicht wurde, sehe ich gerade. Muss ich gerade mal gucken, ob der eigentlich ein australischer Künstler ist hier, Edwin Collins. Geil. Ja, da muss ich sagen, Scottish Musician. Mhm. Also Schotte. Mhm. Ich hätte gedacht, dass das irgendwie Australier ist oder so. Auf jeden Fall. Der Song, oh nee. Der singt doch so markant. Ja. Ne? Hat so ein bisschen Retro-Charme auch irgendwie. Man fühlt sich so zurückversetzt, so wie der das singt, wie dieser Song einfach ist. Der ist auch so schön simpel. Ich habe mir die Akkorde mal angeguckt. Ja. Das wird heute wahrscheinlich mein leichtester Song werden. Ja. Alles andere habe ich mir keinen Gefallen mitgetan. Die anderen Songs finde ich einfach nur geil, aber hat mir keinen Gefallen mitgetan, glaube ich. Beim Covern gerade heute meiner Verfassung. Das ist für mich so ein bisschen auch so ein Evergreen, finde ich so. Der Text ist Banane eigentlich, gell, so nach dem Motto, never known a girl like you before. Ich stell mir mal richtig vor, wie der so richtig schmalzig auf eine Party geht und eine Frau damit anbaggern will, so, gell. Der geht so hin, so, I never known a girl like you before. Und dann, und dann mittendrin, so geil. Das könnte so richtig hässlich sein wie bei Grease hier. Wo dann einfach am Ende hier John Travolta quasi. Ich habe Grease nie gesehen. Wo am Ende einfach nur rumläuft und alle tanzen, alle laufen mit und er baggert sie nur an, so, you're the one that I want. Da, da, da, da, da, da. Und alle feiern mit. Und genau, die Wanne ist voll. Und so stelle ich mir den richtig vor, wie da so mit seiner Gang, so mit seinen besten Kumpeln so in so eine Bar reingeht, so und die schnippen alle die ganze Zeit. Okay, ja, also, vorne also weg hat so eine schmalzige. Erst so eine Musical-Nummer. Ja, okay. So stelle ich mir das Ding okay, immer krass. Vor, so. Und dann so eine richtig hässliche, schmalzige Backerei, so stelle ich mir doch mal vor, so wie der da reinkommt, so. Was und ich mir vorstellen könnte. Er steht so an der Bar. Und guckt aber nur von der Ferne eine Frau an, so. I never met a girl like you before. Trinkt zwischendurch mal. Und dann macht er sich eine Kippe an und so. Ach, das ist. Der Song hat eigentlich auch nicht viel mehr, gell? Nee, so, das ist der ganze Song. Du hast diese Sing-Parts, gell? Da ist noch ein Refrain, der fast wie das ganze Lied klingt. Das bleibt alles so in einem Kosmos, da gibt es keine großen Höhepunkte, so das Solo ist ein bisschen der Höhepunkt, ja. Was sich natürlich auch sehr repetitiv immer wieder wiederholt eigentlich. Ja, so. Klar. Und deswegen ist dieser Scheiß-Song auch so eingängig eigentlich. Ja. Eigentlich ist es musikalisch gesehen ganz schön mal Käse. Ja. Ich kann aber dich voll verstehen, warum er sowas eigentlich ganz schön geil findet. Naja, ich kann es verstehen. Also ich finde, es ist aber richtig für die Kategorie Guilty Pleasure. Mein Guilty Pleasure heute ist, weiß ich nicht, ob das Guilty Pleasure ist. Aber eigentlich schon. Ja. Ich bin mal gespannt, was es bei dir wird. Ich weiß nicht mal, ob du das kennst. Das ist heute mein schwierigstes Lied heute. Oh, ja, bin ich sehr gespannt, was das wird. Das ist ein Song, zum Inhalt kann man eigentlich nicht viel sagen. Ja. Inhalts genauso Banane und oberflächlich eigentlich, wie der ganze Song musikalisch auch aufgebaut ist. Ja. Aber ich gesagt, ich liebe dieses Ding irgendwie. Wenn ich das höre, ich ertappe mich dann immer, wie ich mitswinge und mitsinge. Swinge, sing. Swingstar. Swingstar. Kannst du das wäre mal ein geiles Spiel. Swingstar. Ja, aber wenn du dann noch wirklich, that's life, that's what all the people say. Wenn du so solche alten Swing-Songs da singen würdest, dann, das wäre geil. Der ist auch geil. Start spreading the news. Ein super Song. I'm leaving today. Ganz in weiß. I want to be a part of it. Grammon. Grammon. Warum da eigentlich noch keiner drauf gekommen ist. These little town blues. Und so weiter. Ey, das machen wir, ey. No. Ja, da gehen wir mit der Grammon-Charts ein. Ey, das machen wir. I wanna wake up in a city that always sleeps. Ja. Das passt. Ja. Schreibt dir das auf, wir machen das, ey. Frank, ich schreibe nur so ein paar Stichworte. New York, Frank, Grammar. Fail, fail. If I can make it there, I'll make it. Anywhere, it's up to you. Tut mir leid, wir sind ganz schön abge... Oh, das wird lustig. Ja. Das wird richtig gut. Ich habe ja auch überlegt, ich habe manchmal so richtig bescheuerte Gedanken, fällt mir gerade wieder auf, so. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich meine Mailbox besinge quasi mit Hello von Adele quasi. Hello. Hello. Ich bin gerade nicht da. Du kannst mir trotzdem was drauf sprechen. Vielleicht höre ich es später an. Hello, hello. I say goodbye, I say hello. Goodbye, I say hello. Irgendwie. Ah, geil. Geil wäre auch einfach Lionel Richie. Hello. Hello. Is it me you're looking for? I just called to say I bin nicht zu Hause. Ja, so Dinger, das hat eigentlich auch so ein schönes Comedy-Potenzial. Es wird zwar wahrscheinlich kaum jemand hören. Who is calling? Statt London Calling, super geil. Geil wäre auch einfach, wenn du sagst, don't call me, Schnitzel. Don't call me Schnitzel. Call me maybe. Call me. Call me. Call me. Call me maybe. Hey, I just met you. Das durfte man leider auch nicht spielen, das Guilty Pleasure, weil wir das auch gespielt haben. Genau, das wird auch, das kommt auch im Bett-Podcast. Dazu später mehr. Dazu Peter mehr. Nee, also ich muss echt sagen, ich kenne das Lied eigentlich auch nur durchs Radio jetzt. Ja, also, typischer Radiosong. Und ich habe jetzt auch keine große Verbindung mit, außer dass ich den Song irgendwie affengeil finde, obwohl mir bewusst ist, dass er eigentlich ein richtiger Song ist. Dass er kacke ist. Ja, also ich kann auch nichts weiter dazu beitragen. Das ist mehr. Das zeigt eigentlich auch die Brisanz dieses Songs, so, ja. Wie wichtig der ist für die Musiklandschaft. Gell? Ja. Es ist halt just another Pop-Song. Ja. Und oh, think twice. Okay. Aber was ich noch positiv anmerken muss zu diesem Song, er ist eben ein bisschen anders. Er ist eben so ein bisschen auf Retro gemacht. So. Ja. Und das mag ich einfach so. Die Stimmenfarbe, wie du es schon gesagt hast, ist von ihm interessant, wie er das singt einfach. Und das macht den Song einfach so ein bisschen, das lässt ihn ein bisschen herausstechen. Auch diese übersteuerte Gitarre natürlich. Ja. Dieses also ein krasser Kontrast. Ey, okay. Das sind so schöne Gegensätze, die einfach sich geil ergänzen, so. Ja. Song. Und dann ist er natürlich, hat er einfach eine catchy, simple Melodie und wiederholt sich viel. Das ist ja die einfachste Möglichkeit, um einen Popsong zu machen. Hab eine catchy Melodie und wiederhole sie immer wieder. Sie ist die eine, die immer lacht. Helene Fischer, sagt die denn? Atemlos. Ja, das war's. Und jetzt viel Spaß. Ah nee, musst du sagen. Viel Spaß bei I Never Met a Girl von Edwin Collins. Yeah. Ach nee, das heißt nicht I'm never met a girl. Das heißt a girl like you. Ja. Girl like you. Viel Spaß bei Edwin Collins mit A Girl Like You. I've never known a girl like you before. No, just like in the sand from days of yore. Oh, hear you coming, knocking, knocking on my door. And I've never met a girl like you before. You give me just a taste, so I want more. Now my hands are bleeding and my knees are raw. Now you've got me crawling, crawling on the floor. And I've never known a girl like you before. You've made me acknowledge the devil in me. I hope to God I'm talking metaphorically. Hope that I'm talking allegorically. Now that I'm talking about the way I feel. And I've never known a girl like you before. I never, never, never, never, I never known a girl like you. So much, don't feel like I belong. Too many protest singers, not enough protest songs. And now you've come along. Yes, you've come along. And I've never met a girl like you. Hallo, wir sind wieder da. Ich habe heute ein Lied mitgebracht, was für mich eine ganz große Liebe ist, was aber wahrscheinlich ein Guilty Pleasure ist, in der Hinsicht, weil es einfach ein Lied aus einem Musikfilm ist, der eigentlich für Kinder ist. Mhm. Und aus einer Disney-Produktion. Und der mir sehr, sehr wichtig ist, der manchmal auch schwierig ist zu bereden für mich, muss ich sagen. Uh-huh. Und zwar ist das Feed the Birds von Mary Poppins. Okay, sagt mir jetzt nichts. Also und, Mary Poppins war auch der Song wusste ich jetzt nicht. Der heißt im Deutschen, ich weiß nicht, der hat direkt keinen Namen, das Vogelfrau-Lied, Füttert die Vögel. Und das Lied ist so für mich so ein Sinnbild von Güte, von Zusammenhalt, was von guten Eigenschaften von Menschen. Das Lied ist von den Sherman Brothers geschrieben, die eigentlich alle Lieder von Mary Poppins geschrieben haben, wie Supercalifragilisticexpialidocious. Und Chim Chimini, ist es einer meiner Lieblingsmusikfilme. Ich liebe diesen Film bis heute. Und dieser Film hat mich als Kind einfach krass berührt. Hm. Man muss dazu sagen, es hat einen Grund. Mary Poppins kommt ja zu den Kindern. Der Vater ist sehr streng, beschäftigt sich nicht mit den Kindern, hat nur seine Arbeit im Kopf. Das war meine Kindheitssituation. Und ich habe mir im Endeffekt nach dem Film gewünscht, kann die nicht auch mal zu mir kommen und meinen Vater nett machen, also lieb machen. Ne? Mhm. darum geht's ja in dem Film. Der Mr. Banks in dem Film, es geht um eine kleine Familie, Familie Banks, und der Vater, der ist eigentlich nur auf die Arbeit und sehr korrekt und sehr streng und hat kaum ein nettes Wort für die Eltern und so, für die Kinder und so weiter und so fort. Mhm. Und dieses Lied, es hat so eine Melancholie in sich, aber auch so eine wunderschöne Hoffnung, also auch so hoffnungsvoll. Also irgendwie ist das trifft mich einfach, das Lied. Mhm. Und das werde ich heute für euch performen. Mhm. Sehr schwer zu, also es ist nicht schwer zu spielen, aber es ist so eine typische Broadway-Nummer. Ja, und die sind nicht immer leicht. So. Mhm. Ich sing's auf Englisch, die deutsche Version gefällt mir auch, aber die englische ist noch ein bisschen geiler. Julie Andrews, auch eine hervorragende Sängerin, Musical-Sängerin, die Schauspielerin, die Mary Poppins gespielt hat. Mhm. Und es vergeht keine längere Autofahrt, wo ich das nicht reinknalle, den Soundtrack von Mary Poppins. Mhm. Also meine Frau ist auch riesiger Mary Poppins-Fan, das passt sehr gut. Und ja, es ist einfach, das trifft mich tief, das komisch, man hat manchmal solche Lieder, die einen fertig machen können. Naja. Die können, das ist so schön, so irgendwie. Ganz kleines nice to know Ding. Der eine von den Sherman Brothers ist relativ früh gestorben. Und Walt Disney ist ja 80 oder 70, keine Ahnung, wann er gestorben ist. Da haben sie ja eine Trauerfeier in Disneyland gemacht. Und es war auch Walt Disneys Lieblingslied. Okay. Und das haben die dann mit Piano einfach nur ohne Gesang auf seiner Beerdigung gespielt. Ganz interessant, ganz interessantes Detail. Gibt's auch einen super Film dazu, Saving Mr. Banks mit Tom Hanks und Emma Thompson. Ach ja. Super Film. War doch die Musik nochmal schön. Auch dieser schwierige Schaffensprozess vom Film Mary Poppins nochmal beleuchtet, der wirklich durch einige Höhen und Tiefen gegangen ist. Ja. Klingt nach einem sehr interessanten Song. Ich bin gespannt drauf. Es ist ein sehr, sehr klassischer Song. Also es ist eine Broadway-Nummer. Mhm. Und ich hoffe, dass ich ihn einigermaßen hinkriege. Er ist gesanglich relativ schwierig. Also ich finde ihn schwierig. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob er schwierig ist, aber mir fällt er schwer. Aber ich habe heute ein bisschen geübt. Ja. Ich habe heute früh ein bisschen geübt und nochmal die Texte richtig rausgesucht und dann nochmal. Ja. Also Freunde. Ich weiß nicht. Möchtest du noch was dazu sagen? Also man muss zu dem Song selbst sage ich jetzt nichts mehr. Man könnte zufrieden. Ja, ja. Ja. Sonst war noch? Entschuldigung, ich habe dich nämlich unterbrochen. Man könnte mir, du hast mich gerade auf die Idee gebracht, was man vorhin schon so ein bisschen. Oh, die Salzstange. Ihr hört mich kauen. Hat mich auf die Idee gebracht, weil wir vorhin auch Frank Sinatra hatten. Irgendwann müssen wir mal so eine Special-Folge Broadway machen. Broadway? Oder. Oder Disney-Kram. Disney oder sowas. Machen wir mal. Unter dem Meer. Genau, ja. Unter dem Meer. Dann nehmen wir da so ein paar Songs rein, die richtig geil sind. Glänze die Strände, Blut an den Händen, ich bin Herr Scheer. Tropical Flair, Palme und Meer. Glänze die Strände, Blut an den Händen, ich bin Herr Scheer. Ein geiles Lied. Hey ihr Touristen, lasst euch von mir. Oh, herrlich. Ja, das sagst du einmal was gegen. Nee. Sagst du einmal was Falsches zu mir, dann nichts wie weg von hier. Geil. Also kleiner Tipp an euch, YouTube. Ich bin Herr Scheer von hier, gib mal Game One, ich bin Herrscher ein. Ist quasi ein Cover von Unter dem Meer von Simon Kretschmer. Eine sehr, sehr geile. Ich höre mir das ab und zu mal an, weil ich das so geil finde. Die haben aber auch geile Lieder umgetextet. Ja, in letzter Zeit wieder ganz extrem. Mhm. Ja. Jetzt erst mit der Wolfenstein-Folge. Ja, Wolfenstein-Folge. Ich bin so froh, dass ich ein Nazi bin. Dass ich ein Nazi bin. Übelst krass. Das auch nicht schlecht. Die haben sehr schöne Ideen. Ja. Ja, gerade so der Disney-Kram ist ganz krass. Auch hier was auch ganz böse ist, ist Circle of Life. Hm. Hier der Elton John Kram von der König der Löwen. Die haben eigentlich, ich war auch mal bei Disney im Konzert. Und da haben sie das so mit Sängern halt und so klassische Sänger und mit dem Orchester haben sie das quasi gespielt. So, und da war eben auch was von Mary Poppins dabei. Leider nicht Feed the Birds. Hm. Aber auf einmal, das ist eine geile Anekdote. Erstens, wir haben Karten bestellt, ein halbes Jahr. Und wir gehen in die Reihe, sitzt nicht neben mir ein befreundeter Gitarrist von mir. Ja. Durch Zufall. Wir wussten beide nicht, dass wir da hingehen. Erste geile Geschichte. Und dann kam, als zweites Lied kam, meine Damen und Herren, da ging es auf immer, meine Damen und Herren, Alexander Klaas. Unter dem Meer. Also habe ich schon mal Alexander Klaas live gesehen. Ich habe mich fast besiegt. War schon ganz schön geil. Ah, da hätte ich mich auch weggeworfen. Okay. Meine Damen und Herren, Alexander Klaas. Aber man muss sagen, da hat man auch mal ein paar andere Sachen gehört. Es waren noch ganz viele nur instrumentale Ab in die Totale. Parts dabei. Also Disney-Zeug nicht zu unterschätzen. Die haben wirklich immer, man muss auch sagen, da passen auch die Übersetzungen immer sehr gut bei Disney. Mhm. Das ist so ganz hohes Niveau, was auch die Übersetzungen betrifft. Das stimmt, ja. Ja. Mhm. Aber dazu mehr. Aber dazu gleich. Mehr im Disney Music Podcast. Genau. Music is the people. Oh, together. Yeah, ist immer wichtig, ey. Yeah. Na klar. Yeah. Das gibt's auch viel zu wenig in der Musik, ey. Yes. Feed the birds. Yeah. Yeah. Okay, dann musst du mich ankündigen, Peter. Okay, und jetzt viel Spaß mit Mary Poppins. Gespielt von Robert. Feed the birds. Birds. Early each day to the steps of St. Paul's, the little old bird woman comes in her own special way to the people she calls. Come buy my bags full of crumbs. Come feed the little birds, show them you care, and you'll be glad if you do. The young ones are hungry, their nests are so bare, all it takes is tuppence from you. Feed the birds. Tuppence a bag, tuppence, tuppence, tuppence a bag. Feed the birds, that's what she cries, while overhead her birds fill the skies. All around the cathedral, the saints and apostles look down as she sells her wares. Although you can't see it, you know they are smiling each time someone shows that he cares. Though her words are simple and few, listen, listen, she's calling to you. Feed the birds, tuppence a bag, tuppence, tuppence, tuppence a bag. Mm-hmm. words are simple and few. Listen, listen, she's calling to you. Feed the birds, tuppence a bag. Tuppence, tuppence, tuppence a bag. Ja, Freunde, mit diesem emotionalen Ende verabschieden wir uns. Es war mir eine Ehre, Peter. Robert. Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, dass du dich aus dem Bett gequält hast extra heute. Jetzt haben wir noch die große Aufgabe vor uns, sechs Songs aufzunehmen. Wow, wow, wow, wow, Königin Schloss. Und schau, ich habe Stuhl. Ich König im Schloss. Und ja, Peter, es war mir eine Ehre. Für mich auch. Mal gucken, was dabei rausgekommen ist. Was dabei rausgekommen ist. Ich bin selber gespannt. Okay, gerade bei I Want It All. Ihr werdet es an dieser Stelle schon gehört haben, ja, und werdet bestimmt lachen über uns. Da denken diese Trottel, die wussten das damals noch nicht. Diese Menschen von früher. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, Kritik oder wie scheiße wir klingen, dann einfach die Dorfschönheiten mit oe at gmail.com. Jo. Tschüss. Macht's gut.